Pamela Obermeier und Dominik Borde. Mein innerer Tyrann. Über die Kunst, sich selbst nicht im Weg zu stehen. Ein Bookstream-Hörbuch, gelesen von Nick Robin Dietrich. Angst ist nur ein Gedanke. Gäbe es etwas neben dem Selbst, dann bestünde Grund zur Angst. Wer sieht die Dinge getrennt vom Selbst? Zuerst entsteht das Ego und sieht Objekte als etwas Äußerliches an. Wenn kein Ego entsteht, existiert nur das Selbst und es gibt nichts Äußeres. Damit es etwas außerhalb von uns geben kann, muss es den Sehenden im Inneren geben. Suchen wir jenen dort, verschwinden Zweifel und Angst. Nicht nur die Angst verschwindet dann, sondern alle anderen Gedanken, die sich um das Ego drehen, verschwinden mit ihr. Ramana Maharshi. Für meine Eltern und meine Ahnen vor ihnen, ohne die ich weder auf der Welt noch die wäre, die ich bin. Pamela Obermeier. Für meine 4 Kinder, denen ich nichts mehr wünsche als die Fähigkeit, das Ego gehen zu lassen und ein Leben mit weniger Angst und mehr Liebe zu führen. Dominik Borde. Stehst du dir manchmal selbst im Weg? Liebe Leserin, lieber Leser. Eigentlich habe ich mir mein Leben völlig anders vorgestellt. Ich glaube, ich hätte wesentlich mehr aus mir machen können. Aus meiner Beziehung ist irgendwie die Luft draußen. Mein Job ist alles andere als erfüllend, aber ich sehe keine Alternative. Ich habe einfach viel zu tun, da bleibt überhaupt keine Zeit für mich. Kennst du solche Überlegungen? Erinnert dich eine davon vielleicht an deine eigenen Gedanken und Gefühle? Damit bist du nicht allein. Jeder Mensch möchte glücklich sein. Das haben wir auf diesem Planeten alle gemeinsam, ganz gleich, wo wir in welchem Körper, mit welcher Hautfarbe und welchen Voraussetzungen geboren wurden. Doch nur die wenigsten können von sich behaupten, dieses Ziel erreicht zu haben. Jeder da draußen sucht das Glück, sieht sich aber mit diversen Schwierigkeiten und unerfüllten Träumen konfrontiert. In unserer westlichen Überflussgesellschaft haben sowohl die Probleme als auch die unerfüllten Sehnsüchte oft ein anderes Gesicht als in Entwicklungs- oder kriegsgebeutelten Ländern, aber sie plagen uns dennoch. Eines der Hauptthemen unserer Zeit und insbesondere unserer Gesellschaft ist das überall herrschende »Ich habe keine Zeit«-Gefühl. Aus diesem gestressten Empfinden heraus wird es zunehmend schwieriger, sich dem zu widmen, womit wir unzufrieden sind, und die gewünschte Veränderung anzugehen. So haben viele Dauerstress im Beruf, finden keine zufriedenstellende Work-Life-Balance, werden als logische Konsequenz daraus immer weniger beziehungsfähig, denn mit jemandem in Beziehung zu treten erfordert Zeit, sind frustriert mit ihrem Single-Dasein oder ihrer eingefahrenen Partnerschaft, fühlen sich von den Sorgen um die eigenen Kinder oder vom unerfüllten Kinderwunsch überwältigt und landen spätestens zur Lebensmitte in einem schwarzen Loch der Unzufriedenheit, sobald ihnen bewusst wird, dass sich die Erfüllung des einen oder anderen Lebenstraums rein rechnerisch nicht mehr ausgehen wird. Wie geht es dir damit? Bist du rundum glücklich oder zumindest weitgehend zufrieden mit dir und deinem Leben? Oder denkst du dir manchmal, du müsstest eigentlich glücklicher sein oder mit deinen Voraussetzungen längst mehr erreicht haben, stehst dir aber mit deinen Ängsten, Zweifeln und einer zu gering ausgeprägten Selbstsicherheit irgendwie selbst im Weg? Haderst du zeitweise mit dir, weil du dir dein Leben anders vorgestellt hast? Bist du noch auf der Suche nach dem passenden Partner oder hast du ihn zwar schon gefunden, aber ihr dreht euch mit euren Konflikten ständig im Kreis, was anstrengend ist und das große Glück verhindert? Hast du dir einen bestimmten Lebenstraum noch nicht erfüllt und langsam keimt das Gefühl auf, die restliche Lebenszeit dafür könnte zu knapp werden? Bist du beruflich noch nicht wirklich angekommen, weil du dir für dich etwas anderes gewünscht hättest? Lassen dich negative Erinnerungen, bevorzugt an deine Kindertage, nicht los oder melden sie sich immer dann zurück, wenn du es am wenigsten brauchen kannst? Hast du den Eindruck, du jagst den falschen Zielen hinterher und segelst damit am Sinn des Lebens vorbei? Sofern du eine dieser Fragen mit »Ja, genau, beantworten kannst, ist dieses Buch wie für dich gemacht. Wenn du mehr vom Leben willst als das, womit sich der Durchschnitt zufrieden gibt, wenn du dir etwas anderes für dich wünschst als das, womit sich die meisten Menschen abspeisen lassen, wenn du bereit bist, dich in deiner Persönlichkeit zu entwickeln, um dein volles Potenzial auszuschöpfen, dann bist du hier genau richtig. Wir möchten dir jemanden vorstellen, den du zwar kennst, seit du denken kannst, der dir aber womöglich nie bewusst aufgefallen ist. Den kleinen Tyrannen, der in deinem Kopf sitzt und dort mit diverse Emotionen auslösenden Gedanken sein Spielchen treibt, das aus deiner Perspektive schwer zu durchschauen ist. Darum werden wir dir schildern, wie er entstanden ist, woher er kommt, wie er vorgeht, dich hemmt und dafür sorgt, dass du praktisch immer wieder über deine eigenen Füße stolperst und wie du ihn loswerden kannst, damit der Spuk ein Ende hat. Du wirst im Laufe der Kapitel mehr und mehr erkennen, dass die dir von deinem inneren Tyrannen vorgegebenen Rollen in deinem Leben nicht deine Identität bedeuten. Dir wird klar werden, wie sich alles verändert, wenn du diese Rollen nicht länger so ernst und wichtig nimmst und wie es dir gelingen kann, endlich im Sein anzukommen. Du wirst erleben, wie gefühlt gewaltige Probleme gar keine gleichermaßen große Lösung benötigen, um sich zu verabschieden. Du wirst erfahren, wie es ist, die dir von deinem inneren Tyrannen gesetzten künstlichen Grenzen zu überschreiten. Du wirst mit Hilfe eigens dafür ausgewählter Übungen einen Prozess absolvieren, durch den du die sabotierende Stimme in deinem Kopf mundtot machen kannst. Das wird dich dir selber ein Riesenstück näher bringen und dadurch wirst du dich zu einem selbstbestimmten Menschen entwickeln, der sein Glück schließlich selbstverantwortlich in die Hand nehmen und seine eigenen Entscheidungen aus den richtigen Gründen treffen kann und damit die Kunst, sich selbst nicht im Weg zu stehen, erlernt haben wird. Eins noch. Wir kennen uns nicht persönlich und dennoch duzen wir dich. Warum machen wir das? Weil wir nicht wollen, dass sich unser Verhältnis distanziert gestaltet. Je näher du uns nämlich an dich und deine Gedankenwelt heranlässt, desto wahrscheinlicher wird es, dass du von diesem Buch bestmöglich profitieren wirst. Und das ist unser Ziel. Alles Liebe auf deinem neuen Weg wünschen dir Pamela und Dominik. Teil 1. Dürfen wir vorstellen? Dein innerer Tyrann. Die Sabotage durch deinen inneren Tyrannen. Du sitzt in einem Meeting, in dem es um einen wichtigen Geschäftsabschluss geht. Da siehst du auf dem Display deines lautlos geschalteten Smartphones, dass deine Mutter anruft. Weil sie das tagsüber sonst nie tut, wissend, dass du während der Arbeit schlecht telefonieren kannst, meldet sich kurz danach eine wohlbekannte Stimme in deinem Kopf. Vielleicht ist etwas passiert. Von diesem Moment an bist du nervös, kannst dem Gespräch oder der Präsentation nicht mehr folgen, weil eine Überlegung die nächste ergibt und sich daraus eine Art reißende Stromschnelle von Gedanken bildet. Sie weiß doch, dass ich heute diesen wichtigen Termin habe. Sie würde also nur anrufen, wenn es wichtig ist. Wird zu: Was ist, wenn sie einen Unfall gehabt hat und meine Hilfe braucht? Und ob ich kurz rausgehen kann, um sie zurückzurufen? Oder ruiniert das alles? Wie würde das für den potenziellen Kunden aussehen? Vor wenigen Sekunden ist es dir noch blendend gegangen und du warst konzentriert bei der Sache. Jetzt aber befindest du dich gedanklich und emotional nicht mehr im aktuellen Moment, sondern bei dem, was Tragisches geschehen sein könnte. Später wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach herausstellen, dass nichts Schlimmes passiert war, sondern deine Mutter schlicht und einfach vergessen hatte, wo du gerade bist, und sich einfach nur mit dir unterhalten wollte. Solltest du eine solche Situation noch nie erlebt haben, erinnerst du dich vielleicht an eine andere, in der dir wie aus dem Nichts ein Gedanke in den Sinn gekommen ist, der deine Emotionen hochkochen hat lassen, und schon hattest du dich nicht mehr im Griff. Daraus resultierend hast du womöglich etwas getan oder gesagt, das du so nicht geplant hattest, oder sogar eine Entscheidung getroffen, die später Bauchweh verursachen wird. All dem fühlst du dich jedes Mal aufs Neue hilflos ausgeliefert. Es trifft dich aus dem Nichts, war nicht vorhersehbar. Du konntest dich auf diesen Angriff aus deinem Kopf nicht vorbereiten. Es geht dir danach auf ganzer Linie schlecht und du hast deiner Meinung nach wieder mal prächtig dazu beigetragen, deinem Glück oder Erfolg wie ein überdimensionales Hindernis im Weg zu stehen. Das kann in jeder erdenklichen Lebensphase und in jedem Bereich passieren. Du bist wiederholt in die Kommunikationsfalle mit deinem Partner getappt, woraus sich ein heftiger Streit entwickelt hat, der schlimmstenfalls sogar die Trennung nach sich ziehen wird. Du hast das Bewerbungsgespräch für deinen Traumjob vermasselt, weil dich die Nervosität übermannt und exakt das Falsche hat sagen lassen. Oder du hast dich als Elternteil gerade so verhalten, wie du es deinen eigenen Kindern gegenüber niemals machen wolltest. Immerhin hattest du dir fest vorgenommen, unter keinen Umständen wie deine Mutter oder dein Vater zu werden. Wir haben an dieser Stelle möglicherweise tröstende Worte für dich. Es ist dein innerer Tyrann, der durch dich gedacht, gesprochen und gehandelt hat. Was wir damit meinen, wer genau dieser innere Tyrann sein soll, was er warum mit dir macht und wie er nicht nur einzelne Situationen boykottiert, sondern dich auch auf lange Sicht davon abhält, eine Veränderung in einem deiner Lebensbereiche zu wagen, die dich nicht besonders glücklich machen, all das werden wir jetzt gemeinsam angehen. Du kannst dir schon einmal überlegen, wie dein innerer Tyrann wohl aussehen könnte, wie du ihn dir vorstellst. Ist er vielleicht ein kleines Teufelchen mit gleißend gelben oder eine böse Hexe mit funkelnd grünen Augen? Sieht er wie ein Kobold mit feuerroten Haaren, wie eine schöne, aber eiskalt anmutende Königin, wie ein grimmiges Ungeheuer oder wie ein listiges Füchslein aus? Ist er ein im Schafspelz getarnter Wolf, ein niedlich wirkendes Häschen mit flauschigem Fell oder eher ein Gnom mit finsterer Miene? Hat er die schrille Stimme deiner ehemaligen Lehrerin, die du nie gemocht hast? Säuselt er lieblich wie eine Meerjungfrau, bevor sie sich als hinterhältige Sirene entpuppt? Oder klingt er wie ein Bösewicht aus einem Zeichentrickfilm mit einem übertrieben tiefen Lachen? Je genauer du ihn dir ausmalst, je klarer dein Bild von ihm ist, desto leichter wird es dir fallen, ihn zu identifizieren und zum Stillschweigen zu bringen. Bevor wir ins Detail gehen, lass uns dir noch etwas Wichtiges mit auf den gemeinsamen Weg geben. Dein Leben findet nicht erst statt, nachdem du dieses Buch zu Ende gelesen haben wirst, sondern genau jetzt, in diesem Augenblick. Dich darüber zu ärgern, dass du deinen inneren Tyrannen erst heute entdeckt und entlarvt haben wirst, würde ihm geradewegs in die Hände spielen, denn mit dieser Emotion wärst du gleich wieder in einem der Muster, durch die er überhaupt erst Macht über dich erlangt hat. Aber eines nach dem anderen. Was dein innerer Tyrann mit deinem Ego zu tun hat. Dein innerer Tyrann ist eng mit deinem Ich verbunden. Er nährt sich von deinem Ich-Sein und umgekehrt. Wie dein Ich bzw. Ego überhaupt entstanden ist und warum du geworden bist, wer du heute zu sein glaubst, werden wir uns später eingehend ansehen, wenn es um die identitätsstiftenden Ereignisse in deinem Leben und den Stammbaum deines Ich-Seins geht. Als erstes möchten wir dir allerdings zeigen, wie dein Ego funktioniert. Das wird dir zeitgleich Aufschluss über den Charakter und die Haltung deines inneren Tyrannen geben. Dein Ego besteht aus zwei Teilen, einerseits aus deinem Geist und andererseits aus deinem Körper. Beides gemeinsam ergibt dein Ich-Bewusstsein. Auf beiden Ebenen kannst du zwischen Schmerz und Wohlbefinden alles wahrnehmen. Dabei ist emotionaler, geistiger Schmerz nichts anderes als dein innerer Widerstand und deine Angst, wenn eine Situation nicht so läuft, wie du sie dir vorgestellt hast. Geistiges Wohlbefinden hingegen ist Liebe. Der Dualismus in unserem geistigen Universum heißt folglich Angst versus Liebe. Mit Liebe in diesem Kontext meinen wir nicht die persönliche oder gar romantische, sondern die, wie sie etwa der Buddhismus als Bezeichnung für das Gegenteil von Angst geprägt hat. Liebe meint hier, etwas anzunehmen, wie es ist, ohne es verändern zu wollen. Mit diesen beiden Zuständen sieht sich dein Ego täglich konfrontiert. Zwischen diesen beiden Polen schwanken deine Laune und dein Wohlbefinden. Eine Skizze. Vier ineinander liegende Kreise, Im äußersten, größten Kreis der Selbstwert. In dem kleineren Kreis darin Gewohnheiten. Im kleineren Kreis darin Werte plus Regeln. Im kleinsten Kreis in der Mitte Rollen, Ego, Geist plus Körper. Du erlebst dich sicherlich getrennt von deinen Besitztümern, würdest somit nicht sagen, dass du dein Auto, deine Wohnung oder dein Smartphone bist. Das ist eine absurde Frage, findest du? Naja, so abwegig ist sie nicht, denn würden wir dich fragen, wer bist du? Was wäre deine Antwort? Du würdest doch mit hoher Wahrscheinlichkeit entgegnen, ich bin, und im Anschluss deinen Namen nennen, richtig? Das ist so üblich, das hast du so gelernt. Die wichtige Info dazu lautet, du bist aber auch nicht dein Name. Wir sind nicht einfach nur Pamela und Dominik. Unsere Namen sind bloß ein Label. Es gibt zig andere Menschen mit demselben Vornamen. Genauso wenig bist du dein Beruf. Darum ist die altmodische Formulierung, ich bin Lehrerin, alles andere als hilfreich für dieses Verständnis. Wesentlich stimmiger ist da schon, ich arbeite als Lehrerin. Ebenso wenig bist du Österreicherin, Deutscher oder Schweizerin, Fleischesser, Vegetarierin oder Veganer, Christin, Muslim, Atheistin oder Hindu oder worüber du es sonst gewohnt bist, dich zu definieren. Womit du dich warum auch immer identifizierst, was du bisher für deine Persönlichkeit gehalten hast, all das sind nur Masken, die du dir für deine verschiedenen Rollen aufgesetzt hast, aber das bist nicht du. Um dich im Laufe des vor dir liegenden Veränderungsprozesses von deinem inneren Tyrannen befreien zu können, der dir unter anderem genau das weismachen will, nämlich, dass du dein Name, deine Rolle als Tochter, Sohn, Mutter, Vater, Partnerin, Partner, dein Beruf, deine politische Einstellung, deine Staatsangehörigkeit, deine Religion oder dein Atheismus bist, ist es notwendig zu verstehen, was du bist und was du nicht bist. Alles, was du wahrnehmen kannst, bist nicht du. Lass uns erklären, worauf wir hinaus wollen, bevor du mit zig Fragezeichen über dem Kopf das Buch zur Seite legst und dein innerer Tyrann wieder freie Bahn hat. Im Universum gibt es einerseits Fokus und andererseits Wahrnehmung. Der Fokus bewertet nicht, ob etwas gut oder schlecht ist. Das macht nur dein Ego aus seinem Prisma-Blickwinkel heraus. Die Wahrnehmung ist eine überaus eingeschränkte. So sieht ein Hund die Welt naturgemäß komplett anders als ein Mensch. Eine Frau wiederum anders als ein Mann. Ein Kind anders als ein Erwachsener. Diese Liste könnten wir beinahe endlos fortführen. Und alles, was du wahrnehmen kannst, bist nicht du. Während du jetzt gerade die Seiten dieses Buches siehst, ist dir sonnenklar, dass sie nicht du sein können. Dasselbe gilt für deine innere Stimme, die in vielen Fällen die Stimme deines inneren Tyrannen ist. Diese Stimme, die du inzwischen kaum mehr bewusst wahrnehmbar hören kannst, ist ähnlich wie eine Nonstop von dir und allen Menschen, die dich auf deinem bisherigen Lebensweg begleitet haben, besprochene Tonspur. Das bedeutet, dein Ego ist dein Gefängnis und dein innerer Tyrann der Gefängniswärter. Denn das Bild, das du von deinem Ich hast und das dein innerer Tyrann täglich nährt, limitiert dich, weil es an gewisse Regeln und Erwartungen gekoppelt ist, die überwiegend unbewusst wirken. So oft du als Kind mit kleinen Figuren Prinz und Prinzessin gespielt hast, war dir natürlich bewusst, dass du kein Prinz bzw. keine Prinzessin bist, sondern es sich gerade um ein Spiel handelte. Hättest du allerdings mehrere Jahre lang gespielt, wäre es wahrscheinlich, dass du irgendwann geglaubt hättest, du wärst tatsächlich ein Prinz oder eben eine Prinzessin. Nun hast du in deinem Leben viele verschiedene Rollen eingenommen und spielst sie schon beinahe so lang, wie du auf dieser Welt bist. Mit Sicherheit warst du Tochter oder Sohn, womöglich bist du Mutter oder Vater, du warst mal Schüler und später Lehrling oder Studentin, gute Freundin oder netter Kumpel, hast dich dann in deinem Beruf einer weiteren Rolle fügen müssen und so weiter und so fort. Du weißt aus diesem Grund, wie unabhängig voneinander diese unterschiedlichen Rollen auf dich wirken können. Du kannst in deiner Rolle als Ehepartner unglücklich sein, aber zeitgleich in deiner beruflichen Rolle rundum zufrieden. Solche Diskrepanzen in den verschiedenen Lebensbereichen kennst du sicher. Du weißt zudem, jede deiner Rollen hat bestimmte Werte und funktioniert nach eigenen Regeln. Solltest du als Pflegekraft in einem psychiatrischen Krankenhaus arbeiten, könnte dein vorrangiger Wert »Ich sorge dafür, dass sich meine Patienten beruhigen, sobald sie sich aufregen« sein. Und die Regel dazu könnte lauten »Ich überzeuge sie davon, eine kurze Atemübung mit mir zu machen«. Sollte das gut funktionieren, wirst du einen hohen Selbstwert daraus schöpfen und dich als gute Pflegekraft empfinden. Wenn du nun aber am Abend in deiner Rolle als Ehefrau deinen Partner dazu aufforderst, eine Atemübung mit dir durchzuführen, sobald er zu dir ins Bett kommt, könnte sich das als weniger passend erweisen, da in diesem Umfeld andere Werte und Regeln gelten. Noch eine Frage rund um dein Ich. Bist du deine Emotionen? Nein, die bist du selbstverständlich ebenfalls nicht. Aber dein innerer Tyrann versucht dir das zeitlebens einzureden. Wichtig zu erkennen ist deshalb, aller Schmerz entsteht in deinen Gedanken. Erst durch deine gedanklichen Bewertungen einer Situation erfährst du schmerzvolle Empfindungen. Und du hast entweder deinen Fokus auf Ablehnung, Angst oder auf Annahme, Liebe eingestellt. Was dir in Bezug auf deine geistigen Schmerzen deshalb wahrscheinlich schon bewusst ist, gilt gleichermaßen für körperlichen Schmerz. Auch ein solcher entsteht im Kopf und ist damit ein gefundenes Fressen für deinen inneren Tyrannen. Ein Beispiel dafür, wie sehr wir Schmerzen durch unsere Bewertung beeinflussen können. Viele Menschen lassen sich tätowieren, um ihre Haut zu schmücken. Der Weg zum eigenen Tattoo ist relativ schmerzlich. Und trotzdem halten den Vorgang des Tätowiertwerdens sogar Menschen aus, die von sich sagen, sie wären besonders schmerzempfindlich. Woran liegt das? Wie kann das denn noch funktionieren? Es ist ganz einfach. Je mehr Widerstand du leistest, desto heftiger wird der Schmerz. Nachdem du weißt, es wird dir gleich die Haut verziert werden und eindeutig ist, dass du das freiwillig machst, wirst du dich weniger gegen den Schmerz der Tätowiernadel wehren, als wenn man dich mit einem Sack über dem Kopf entführt und dir angekündigt hätte, es würden dir jetzt Ritzverletzungen an der Haut zugefügt werden. Falls du über mehrere Stunden tätowiert werden solltest, könntest du ohnehin nicht anhaltend in den Widerstand gehen. Also gibst du dich dem Schmerz vollkommen hin. Du bewertest ihn als etwas, das in Ordnung ist. Das Spannende: In solchen Situationen wird der innere Tyrann im Kopf still und die Betreffenden trennen sich von ihrem Ego. Im Schmerz und in der Liebe löst sich unser Ego auf. Aus diesem Grund kann etwa ein Fakir auf einem Nagelbett sitzen. Und Mütter werden bestätigen, dass es sich bei der Entbindung eines Kindes ähnlich verhält. Da wird es Frauen möglich, schier übermenschlich leidensfähig zu sein, weil sie diese Schmerzen bereits im Vorfeld positiv bewertet haben. Es ist hinlänglich bekannt, dass Frauen aus Naturvölkern, die einen grundlegend anderen Zugang zum Geburtsvorgang haben, die mit ihm verbundenen Schmerzen als weniger schlimm empfinden als Frauen aus den sogenannten Zivilisationsländern. Doch auch hierzulande helfen Leiterinnen von Geburtsvorbereitungskursen ihren Schützlingen dabei zu lernen, wie sie gewissermaßen in den Schmerz atmen und sich ihm hingeben können, damit er aushaltbar wird. Und genau das wäre der gesündeste Weg. In unserer Kultur ist er allerdings nicht immer der naheliegendste. Sobald es jemandem schlecht geht, versuchen andere, ihn meistens sofort von seinem negativen Gefühl wegzubringen, sein körperliches Leid zu lindern, ihn vom Diebeskummer abzulenken. Wer etwa gerade verlassen wurde, hört Aufmunterndes wie »Mach dir nichts draus, andere Mütter haben auch schöne Söhne«. Wenn sich eine Tür schließt, geht anderswo eine neue auf. Oder »Sie hatte dich ohnehin nicht verdient«. Selbstverständlich kann positive Ablenkung oder im körperlichen Fall ein Schmerzmittel hilfreich sein, weil sie einen auf andere Gedanken bringt, für Entspannung sorgt oder ein angenehmes Erlebnis dazu führt, dass sich der Betroffene relativ unkompliziert schnell besser fühlt. Genauso wichtig ist es allerdings, den Schmerz und die Trauer durchleben zu können, wodurch diese starken Empfindungen erst angenommen werden, was wiederum die Voraussetzung dafür ist, dass sie später komplett losgelassen werden können. Denn Kummer, der nicht verarbeitet, sondern unterdrückt und weggeschoben wird, kann nicht heilen. Er verkörpert sich irgendwann zu einem Magengeschwür, Rückenbeschwerden oder sonstigen physischen Problemen. Du siehst schon, im Umgang mit Schmerzen können wir viel darüber lernen, wie wir mit unseren Gedanken spielen sollten. Bei diesem Thema wird schnell deutlich, dass dein Gehirn in vielen Bereichen dein größter Feind ist, solange du nicht richtig mit ihm umzugehen weißt. Zurück zu deinem Ich. Du sollst und kannst dein Ego nicht völlig auflösen. Du brauchst es, um auf dieser Erde zu bestehen, um als Mensch durch die Welt zu gelangen. Du kannst hingegen Schicht für Schicht abtragen, dir alles ansehen und dann deinen eigenen Werten und Vorstellungen entsprechend bewusst weiterleben, anstatt weiterhin das auszuführen, wozu dich dein innerer Tyrann verleitet. Das erfordert allerdings, dass du dich deinen Ängsten stellst. Und das geht nur, indem du deinen Schmerzen begegnest. Nachdem wir in einer Kultur leben, in der genau das mit Vorliebe vermieden wird, ist es wahrlich eine Herausforderung, sich auf diesen Weg zu begeben. Denn wie wir vorhin besprochen haben, sind wir es gewohnt, Tabletten zu schlucken, sobald wir körperlichen Schmerz empfinden, und Beruhigungsmittel oder andere Psychopharmaka einzunehmen, wenn es uns psychisch nicht gut geht. Der Weg durch die Angst führt aber zwingend durch diese Angst hindurch. Es gibt keinen anderen Weg, keinen unten durch, keinen oben drüber, keinen links oder rechts daran vorbei, sondern ausschließlich den durch das, was dir Angst macht. Falls du Angst davor haben solltest, vor vielen Menschen zu reden, eine weit verbreitete Angst, musst du genau das tun, vor vielen Menschen reden. Die wahre Angst heißt hier freilich nicht Angst vor dem öffentlichen Reden, sondern Angst vor Ablehnung. Zu Hause am Schreibtisch zu sitzen, dir YouTube-Videos darüber anzusehen, Rhetorikbücher zu lesen und Präsentationsunterricht zu nehmen, wird dir helfen, dich gut vorzubereiten. Es wird dich technisch trainieren, was eine Voraussetzung für gutes Gelingen ist, aber dein Lampenfieber, deine Panik vor einem öffentlichen Auftritt wird davon nicht vergehen. Diese Angst wirst du nur in den Griff bekommen, sofern du dich ihr stellst und vor anderen redest. Das ist die einzige Möglichkeit, deine Angst zu überwinden und zu erfahren, dass du es überlebt haben wirst, vor vielen Menschen geredet zu haben. Das gilt für alle Lebensbereiche gleichermaßen. Angenommen, eine Frau hat das Gefühl, es nicht wert zu sein, pur und natürlich geliebt zu werden, weil sie sich ungeschminkt nicht schön fühlt, dann muss sie immer wieder ohne Make-up aus dem Haus gehen, um diese Form der Angst vor Ablehnung Schicht für Schicht loszuwerden. Sobald das gelungen ist, darf sie sich wieder schminken, aber bis dahin muss sie durch die Angst hindurchgehen. Solltest du Angst haben, jemanden anzusprechen, der dir gefällt, die dahinterliegende Angst heißt in all den bisher genannten Fällen Angst vor Ablehnung, wie dir vielleicht aufgefallen ist, musst du beginnen, Personen, die dir gefallen, anzusprechen. Die zwei Hauptleiden der Menschen sind die Gefühle, nicht gut genug zu sein und nicht geliebt zu werden. Beide greift der innere Tyrann regelmäßig auf, wenn er dir einflüstert: Du brauchst dich gar nicht für diese Stelle zu bewerben, denn sicher gibt es viele, die wesentlich mehr zu bieten haben als du. Oder du bist nicht spannend genug, um deinen neuen Partner zu halten. Die Folge könnte sein, dass du dich mit weniger passenden Partnerinnen oder Partnern und Jobs zufrieden gibst, weil du diesen Aussagen Glauben schenkst. Tapp nicht in die Falle, dich selbst zurückzuweisen, nur um nicht von anderen zurückgewiesen zu werden. Das wäre genauso absurd, wie dich umzubringen, damit es kein anderer tun kann. Wer Angst vor Ablehnung spürt, muss lernen, mit Ablehnung umzugehen. Neben der verkleideten Angst vor Ablehnung gibt es noch weitere Ängste. So hart das klingen mag, für alle gilt, dass du dich ihnen stellen musst, um sie loszuwerden. Wenn du Angst hast, in ein Flugzeug zu steigen, weil dir die Statistik nicht dabei hilft, dich nicht vor einem Absturz zu fürchten, musst du regelmäßig in ein Flugzeug steigen. Solltest du Angst haben, mit einem Boot im Sturm zu segeln, musst du im Sturm auf den See oder aufs Meer hinausfahren und segeln. Freilich gibt es auch Ängste, die leichter zu umschiffen sind, weil wir deren Aufkommen umgehen können, indem wir die jeweilige sie auslösende Situation vermeiden. Höhenangst ist etwa recht gut verdrängbar, weil jeder selbst entscheiden kann, ob er auf einen hohen Turm hinaufsteigt, von Klippen springen möchte oder es bei einer Wanderung bis zum Gipfelkreuz schaffen will. Schwierig wird es überall dort, wo etwas nicht umgangen werden kann oder du dich von deiner Angst in deiner Lebensqualität eingeschränkt fühlst. Weil du es wahrscheinlich gewohnt sein wirst, Schmerz und Ablehnung zu vermeiden, wird es nicht immer einfach werden, dich zu emanzipieren, was deine Gedanken, Handlungen und Entscheidungen betrifft. Aber es ist trotz all deiner bisherigen Erfahrungen machbar. Du hast es zweifellos in der Hand, dich der negativen Beeinflussung deines inneren Tyrannen zu entledigen. Mach dir allerdings klar, wenn du gegen ihn in die Schlacht ziehst, ihn aus ganzem Herzen ablehnst, dich dafür verachtest, dass du ihm so lang Macht gegeben hast, dich dafür bestrafst, weil du ihn in dir hast wüten lassen, dann ist das der falsche Weg, denn genau das würde ihn nur noch größer machen. Nimm deshalb lieber an, dass er im Hier und Jetzt Stress verursacht, damit du aus dieser Akzeptanz heraus fähig wirst, ihn loszuwerden. Das ist überaus wichtig, da es um nichts Geringeres als deine Lebensqualität geht. Woran du erkennst, wie mächtig dein innerer Tyrann ist. Es sind die Beziehungen zu anderen Menschen, innerhalb derer klar wird, wie mächtig dein innerer Tyrann ist, wie vehement er dafür sorgt, dass du dir und deinem Glück selbst im Weg stehst. Damit meinen wir nicht nur Liebesbeziehungen, sondern ebenso Freundschaften und das Verhältnis zu Familienmitgliedern, angeheirateten Verwandten und Personen aus deinem beruflichen Umfeld. Ganz egal, um welche Art von Verbindung es sich handelt, in jedem Moment, in dem du in Beziehungen zu anderen trittst, tust du das, sofern dein innerer Tyrann das Sagen hat, immer aus deinem Ego heraus. Solange dir dein innerer Tyrann ein limitierendes Bild von dir vermittelt, indem er etwa den gängigen Glaubenssatz »Ich bin nicht gut genug« als Überschrift für all seine Monologe wählt, wird es schwierig für dich werden, weil du aufgrund dessen deinen Fokus auf der Angst haben wirst und nicht auf der Liebe. Deshalb wirst du auch aus Angst und nicht aus Liebe heraus handeln, dementsprechende Reaktionen deiner angsterfüllten Handlungen erleben und schließlich ein Feedback erhalten, das den inneren Tyrannen in seiner Haltung bestätigt und dein Ego in seiner aktuellen Erscheinung noch festigt. Und das ist der Grund, warum du immer wieder den Eindruck gewinnst, dir selbst im Weg zu stehen. Wir sehen eine Skizze. Ein Kreis. Auf diesem Kreis befinden sich drei weitere Kreise. Ein einfacher rechts, ein dreifacher links, der vierfache, den wir vorhin bereits kennengelernt haben, unten. Zwischen diesen Kreisen, auf dem alles umfassenden Kreis, Texte. In dem untersten vierfachen Kreis, den wir bereits kennen, steht im äußersten Bereich der Selbstwert. In dem kleineren Kreis darin Gewohnheiten. In dem kleineren Kreis darin Werte plus Regeln. Im kleinsten Kreis in der Mitte Rollen, Ego, Geist plus Körper. Links davon und somit in der Verbindung zwischen Ego und Fokus der Text Gedanken plus Bewertungen. Im linken dreifachen Kreis befinden sich im äußersten Kreis Angst und Liebe, Schmerz, Wohlsein. Im zweitgrößten Kreis darin Zustand. Im innersten dritten Kreis der Fokus. Oben auf der Verbindung zwischen Fokus links und Beziehung rechts der Text Handlungen plus Kommunikation. Rechts auf dem großen allumfassenden Kreis der Kreis Beziehung, Familie, Freunde, Partner, Beruf, Kinder. Darunter, auf dem großen allumfassenden Kreis zwischen Beziehung rechts und Ego unten, der Text Feedback. Machen wir diesen Kreislauf durch ein aus dem Leben gegriffenes Beispiel anschaulicher. Nehmen wir an, ein Mann hätte in seiner Kindheit durch seine Erfahrungen gelernt, er wäre nicht gut genug, weil seine Mutter regelmäßig schlecht von seinem Vater gesprochen und ihrem Sohn damit vermittelt hat, man könne Männern nicht trauen. »Werd bloß nicht wie dein Vater, aber gut, wie solltest du anders werden? Im Grunde sind ja alle Männer gleich und man darf ihnen einfach kein Vertrauen schenken.« Mit diesem »Ich bin nicht gut genug« als Lebensüberzeugung liegt der Fokus natürlich nicht auf der Liebe, sondern auf der Angst. Möchte nun dieser Mann mit dieser Haltung und dem Fokus auf Angst in Beziehung zu einer Frau treten, was wird passieren? Die Dinge werden sich so entwickeln, dass dieser Mann seinen Glaubenssatz eines Tages als bestätigt erleben wird. Womöglich kann er am Beginn seiner Partnerschaft noch verbergen, was sein innerer Tyrann ihm einredet, aber irgendwann wird er auffliegen. Irgendwann wird die Frau bemerken, dass er ein Defizit hat, weil er zu klammern beginnt, von Eifersucht motivierte Fragen stellt oder sie in allem kontrolliert, was sie ohne ihn unternimmt. Das wird sie nerven oder gar abstoßen, und in Folge wird sie einen derart unsicheren Mann nicht länger attraktiv finden und sich mehr oder weniger schnell von ihm entfernen. Sie wird jedenfalls nicht mehr so begeistert und verliebt wie am Anfang sein und sich nicht auf eine dauerhafte Partnerschaft mit ihm einlassen. Und das wird seine Ego-Rolle als Partner verstärken und nachhaltig manifestieren, denn wenn die Frau ihn verlässt, kann das aus seiner Sicht nur daran liegen, dass er nicht gut genug war. Ja, es könnte unter Umständen sein, dass die betreffende Frau gar nicht weiß, dass dieser Mann aus seiner Sicht nicht gut genug für sie ist. Trotzdem wird sie eines Tages seiner Meinung sein, weil er unbewusst alles dafür tun wird, um seine These von sich selbst bestätigen zu können, indem er durch sein eifersüchtiges Gehabe sichtbar macht, wie unterlegen er sich fühlt. Der innere Tyrann, der ihm ständig zuflüstert, er sei nicht gut genug, wird dann gewonnen haben. Noch ein anderes typisches Beispiel dazu. Eine Frau hat »Das Leben ist ein Kampf« gelernt. Sie musste sich als Nachzüglerin schon gegen ihre Geschwister zur Wehr setzen, beim Familienessen darum kämpfen, ein Stück vom Kuchen abzubekommen und um die Aufmerksamkeit ihrer Mutter buhlen, weil die sich lieber mit ihrem Sohnemann beschäftigt hat. Auch sie hat ihren Fokus auf Angst und wird sich ihr Leben lang immer wieder mit Begebenheiten konfrontiert sehen, in denen sie sich plagen wird müssen. Wenn diese Frau in Beziehung zu jemandem tritt, wird sie zu kämpfen beginnen, sobald es einen Konflikt gibt. Das kann für ihren Partner kaum nachvollziehbar sein, wenn sie aus seiner Sicht praktisch aus dem Nichts plötzlich »Immer musst du den Film aussuchen«, faucht. Aus ihrer Perspektive ist es freilich angebracht, schließlich ist es das, was sie gelernt hat, was ihre Zellen abgespeichert haben, was ihr innerer Tyrann ihr ohne Pause eintrichtert. Und ist sie dann in ihrer Partnerschaft ständig am Kämpfen, gibt ihr das wiederum die Bestätigung, dass ihr innerer Tyrann mit seiner Annahme »Das Leben ist ein Kampf« recht hat. Fassen wir ihren Kreislauf in seinen Kernpunkten zusammen. Der innere Tyrann sagt, das Leben ist ein Kampf. Der Fokus des Egos liegt deshalb auf der Angst. Die Handlungen der betreffenden Person entstehen aus dieser Angst. In Beziehungen spiegeln sich die Reaktionen der angsterfüllten Handlungen. Das Feedback bestätigt den inneren Tyrannen in seinem Glaubenssatz, das Leben ist ein Kampf. Sowohl der weiter oben beschriebene Mann als auch diese Frau stehen ihrem Partnerschaftsglück selbst im Weg, obwohl sie jedes Potenzial hätten, sich über eine glückliche Liebesbeziehung zu freuen. Wäre ihnen bewusst, warum sie wie reagieren und aus welchem Grund sie ihre Emotionen haben, die sie so handeln lassen, könnten sie diesen Kreislauf durchbrechen und eine dauerhaft erfüllende Beziehung führen. Bevor sie ihren inneren Tyrannen entdecken und nicht mehr auf ihn hören, werden sie unter Umständen jede Paarbeziehung in den Graben fahren, indem sie unbewusst dafür sorgen, dass der andere seine Beine in die Hand nimmt und flüchtet, weil er nicht Teil dieses negativen Musters sein möchte. Um das zu stoppen, ist es notwendig, die Machenschaften des inneren Tyrannen zu durchschauen. Es geht um die Bewusstwerdung dessen, dass er es ist, der ihre Emotionen produziert, und wie er das macht. So sorgt der innere Tyrann für Probleme. Jeder hat eine Reihe an kleineren bis größeren Problemen, unter denen er leidet. Typische Patchwork-Konflikte im Familienleben, Schwierigkeiten mit den eigenen Eltern oder Kindern, Eifersuchts- oder Vernachlässigungsgefühle, sexuelle Unzufriedenheit oder Verlustängste innerhalb der Partnerschaft, das nicht freiwillig gewählte Single-Dasein. Eine durch und durch problematische Liebesbeziehung oder die ungewollte Trennung, Mobbing-Situationen am Arbeitsplatz, finanzielle Nöte, eine einschränkende oder gar lebensbedrohliche Krankheit, Unstimmigkeiten, Dauerstress und Überforderung im Alltag. Die meisten möchten diesen Sorgen auf der Ebene ihrer Handlungen begegnen, etwas Neues lernen, wodurch sie sich eine positive Veränderung dieser Lebensbereiche erhoffen, um sich ihrer Probleme irgendwann entledigen zu können und ein glücklicheres, erfolgreicheres und vielleicht sogar unbeschwerteres Leben zu führen. Die schlechte Nachricht? Das funktioniert so leider nicht. Durch Verhaltensveränderung allein kratzen wir nur an der Oberfläche. Jedenfalls können damit kaum dauerhafte Verbesserungen erzielt werden. Das wäre das Gleiche, als würden wir der Frau von vorhin mit dem inneren Tyrannen in ihrem Kopf, der ihr zeitlebens eingeflüstert hat, das Leben ist ein Kampf, einfach sagen, alles ist gut, hab Vertrauen, geh raus, mach dir einen harmonischen Tag und sei nett zu den anderen. Das kann nur misslingen, denn weil sie tief in ihrem Unbewussten verinnerlicht hat, dass das Leben ein nie enden wollender Kampf ist, wird sie es gerade mal bis zur nächsten Supermarktkasse schaffen, in deren Schlange sich jemand vordrängt. Oder bis zu dem frechen BMW-Fahrer, der sie in ihrem kleinen Wagen im Reißverschlusssystem nicht einreihen lässt. Und sofort wird sie wieder kampfbereit sein, sobald ihr innerer Tyrann ihr zuruft, Fäuste hoch und auf in den Kampf! Wir sehen die Skizze von vorhin. Ein großer Kreis mit drei weiteren Kreisen darauf. Rechts Beziehung, unten Ego, links Fokus. Ergänzt werden auf der rechten Seite mit Verbindung zu dem Kreis Beziehung Single, Mobbing, Eifersucht, Leidenschaft, Nähe-Distanz, Streit plus Konflikte, Patchwork, Ex-Partner. Ergänzt werden auf der linken Seite mit Verbindung zu dem Kreis Fokus, Unruhe, Stress, Selbstsicher, Lust, Kreativität, Depression und Motivation. Um wahrhaftig etwas zu verändern, ist es notwendig, das auf der Ebene des Egos und innerhalb der individuell eingeübten Rollen zu tun. Es muss an der Basis gearbeitet werden und nicht am aktuell schmerzhaftesten Problem. Nur wer am Fundament rüttelt, wird den inneren Tyrannen dazu bringen, sich über kurz oder lang zu trollen. Wenn es auch mühsam erscheint, genau das ist der Schlüssel. Es muss sich auf der Makroebene etwas verändern, damit sich das dann auf die Mikroebene übertragen lässt. Andernfalls ist es so gut wie unmöglich, diesen Kreislauf nachhaltig zu durchbrechen, durch den du dir immer wieder selbst ein Bein stellst. Auf das Verhältnis zwischen Mikro- und Makroebene werden wir an späterer Stelle noch intensiver eingehen. Zunächst möchten wir die allgemeingültige Meinung über Schwierigkeiten und Belastungen hinterfragen. In den Köpfen vieler Menschen herrscht die Überzeugung, ein als groß empfundenes Problem könne nur durch eine ebenso große Lösung beseitigt werden. Wer davon ausgeht, der dürfte sich das wie beim Wegschaufeln eines Sandhaufens vorstellen, bei dem es eben unausweichlich ist, länger zu schaufeln, je höher er getürmt ist. Doch glücklicherweise gestaltet sich das im echten Leben anders. Noch blockierender ist die Annahme, wir sollten überhaupt keine Probleme haben. Diese falsche Einschätzung kann schnell zum Ziel heranwachsen. An jenem Tag, an dem ich keine Probleme mehr habe, werde ich endlich glücklich sein. Zu leben bedeutet aber unter anderem, Problemen zu begegnen und sie entweder zu bewältigen oder an ihnen zu scheitern. Diese Entscheidung haben wir selbst in der Hand. Doch wer seinem inneren Tyrannen ausgeliefert ist, kann sie nicht treffen. Er ist es, der sie für ihn trifft. Dieser innere Tyrann, der nichts anderes ist als unser maskiertes Ego, das uns permanent blendet und eine verzerrte Wahrheit präsentiert, stresst uns mit Ideen wie »Ich sollte doch weit mehr sein, erreicht haben, besitzen als das, was ich bin, erreicht habe, besitze«, die sich über die Jahre in unserem Kopf breit machen. Das führt zu einem immensen innerlichen Druck, hält uns davon ab, im Hier und Jetzt zu sein, aber nur da findet unser Leben statt und frustriert uns immer dann, wenn wir uns mit anderen vergleichen, die angeblich mehr sind, erreicht haben, besitzen. Dabei kennen die meisten von uns längst die Formel für echtes Glück. Die Dinge annehmen, wie sie sind, sich zufrieden fühlen mit dem, was man ist, erreicht hat, besitzt, im Moment leben, sich in Achtsamkeit üben und dankbar sein für das, was man ist, erreicht hat, besitzt. Das klingt so logisch und einfach, ist aber unheimlich schwer in der Umsetzung. In diesem Fall können wir dir vielleicht dabei behilflich sein, indem wir dir hier deinen inneren Tyrannen vorstellen, dir zeigen, wie er entstanden ist, welche Absicht er verfolgt und wie du ihn zum Schweigen bringst bzw. zu deinem Verbündeten machst, bilden wir die Basis, von der ausgehend es möglich sein wird, dein Leben selbstbestimmter zu gestalten und dir nicht länger im Weg zu stehen, was das Erreichen deiner Ziele und das Umsetzen deiner Träume betrifft. Jeder Mensch möchte geliebt werden. Ich weiß nicht, warum und wie mir das regelmäßig passiert, aber wenn ich mit meiner Schwiegermutter unterwegs bin, lasse ich mich immer wieder von ihr beeinflussen und kaufe irgendeinen Kram, der mir nicht einmal gefällt. Sie hat jedes Mal ein gutes Argument und ich lasse mich dann von ihr beschwatzen. Beim vorigen Mal war es ein Geschirr, von dem sie meinte, das wird meinen Mann, also ihren Sohn, bestimmt beeindrucken, weil man die Einzelteile so praktisch ineinander stapeln kann. Weil ich es nicht schaffe, ihr zu widersprechen und ich sie natürlich nicht kränken möchte, habe ich es glatt gekauft. Und jetzt haben wir noch einen Satz Geschirr zu Hause, obwohl wir längst genug davon haben. Meinen Mann hat das nebenbei erwähnt, wenig interessiert. Kennst du solche oder ähnliche Situationen, in denen jemand für dich entscheidet, was du tun sollst, dir etwas einredet oder dich mit einer Sache überrumpelt und es dir nicht gelingt, dich dagegen zur Wehr zu setzen? Woran liegt das? Jeder Mensch wünscht sich insgeheim nichts sehnlicher als geliebt zu werden. Genau das kann zur Falle, zum Stolperstein werden, solange wir uns dessen nicht bewusst sind und aber aus dieser Motivation handeln. Was wir eben angesprochen haben, wollen wir zum besseren Verständnis noch vertiefen. Wir leben in einer Welt, in der wir ständig einem Vergleich mit anderen Menschen ausgeliefert sind und mit aus diesem Grund oft seltsame Entscheidungen treffen. Manche kaufen sich etwa Dinge, die sie nicht brauchen, um anderen zu gefallen. Andere erstehen sogar Konsumgüter und Statussymbole, um Leute zu beeindrucken, die sie nicht einmal mögen, weil ihr innerer Tyrann meint, wer etwas auf sich hält und viel gelten möchte, fährt einen Wagen aus einer höheren Klasse. Dieses Phänomen dürfte eine Erfindung des Westens sein, denn nirgendwo sonst scheint dieses ständige sich mit anderen vergleichen dermaßen ausgeprägt. Grundsätzlich ist das Ego zwar rund um den Globus ein Thema und mit ihm haben die Menschen überall auf der Welt einen inneren Tyrannen, allerdings ist ein Unterschied darin beobachtbar, wo der Hebel angesetzt wird. Auf unseren Asienreisen, Pamela war in Indien, mehrere Monate in Thailand, auf Bali und in China, Dominik war in Indien, etwa haben wir immer wieder festgestellt, dass dort der Fokus weitgehend auf den inneren Wohlstand ausgerichtet ist und nicht auf den äußeren. Was ist damit gemeint? Inneren Wohlstand empfinden wir, wenn wir uns körperlich, geistig, seelisch, psychisch, spirituell und energetisch gut fühlen. Wenn alles im Einklang miteinander ist, können wir manifestieren, was wir uns wünschen, und das hilft, den inneren Tyrannen hinter sich zu lassen. Es mangelt mir an nichts, ich habe genug Energie, ist die Haltung, die innerer Wohlstand verkörpert. Dadurch werden Menschen zum Schöpfer und aktiven Gestalter ihres Lebens, statt ein unbewusstes Geschöpf zu sein. Ein Creator im Gegensatz zu einer Creature und vergleichen sich auch nicht mehr wie automatisiert ständig mit anderen, um sich dann im Defizit zu fühlen, weil diese mehr erreicht haben, können oder besitzen. Nachdem Nachbars Rasen stets grüner als der eigene scheint, kann das nur zu Unzufriedenheit führen. Bei uns klagen die meisten über die Umstände ihres Lebens und wollen das Außen verändern. Wenn ich eine andere Kindheit gehabt hätte, dann wäre es mir möglich gewesen, eine erfüllende Partnerschaft zu führen, aber so werde ich wohl nie glücklich werden. Hätte ich ein Talent, dann könnte ich mehr aus meinem Leben machen und müsste mich nicht mit einem langweiligen Job zufrieden geben. Ich hätte gern mehr Geld, dann könnte ich mir ein besseres Leben leisten. Wenn mein Mann nicht so ein Couch-Potato wäre, würde ich mehr Sport machen und mich insgesamt viel wohler in meiner Haut fühlen. Oder leider habe ich keine Zeit, um mich gesund zu ernähren und besser auf meinen Körper zu achten. ist dann die Einstellung, für die der innere Tyrann über Jahre und Jahrzehnte gesorgt hat. Natürlich geben sie damit komplett die Eigenverantwortung ab und suhlen sich in der ohnmächtigen Opferrolle. Dabei übersehen Menschen mit diesem Mindset, wie gerade ihre innere Einstellung verhindert, dass sie äußeren Wohlstand anziehen, denn der resultiert eben aus dem Gefühl des inneren Wohlstands. Der permanente Vergleich wird seit einigen Jahren zusätzlich von Social-Media-Plattformen bedient. Wir entwickeln uns auf dem Hintergrund dessen als Gesellschaft leider nicht davon weg, sondern dieses Vergleichen verstärkt sich zunehmend. In fernöstlichen Kulturen haben wir im Gegensatz dazu mehrheitlich Frauen und Männer kennengelernt, die die Lösung ihrer Umstände zunächst im inneren Wohlstand begründet sahen. Natürlich ist Social Media auch längst in Asien angekommen, weshalb sich die Menschen dort vermutlich davor in Acht nehmen müssen, sich diesen destruktiven Vergleichsakt nicht von uns abzuschauen. Werfen wir mal einen analytischen Blick auf das, was auf einer Plattform wie Facebook oder Instagram passiert. Wir erschaffen einen Avatar von uns, den wir ausnehmend schön schmücken, in der Hoffnung, möglichst viele Likes zu bekommen. In manchen Fällen gestaltet sich das Ganze sogar pervertiert. Wenn etwa jemand einen Beitrag mit »Gefällt mir« von einer Person markiert, die er gar nicht mag, sich aber von dieser Aktion verspricht, im Gegenzug ebenfalls ein »Gefällt mir« vom Betreffenden zu erhalten. Dabei gelten diese Likes in Wahrheit nicht dem dahinterstehenden Menschen, sondern nur dem präsentierten Avatar. Dazu ein kleines Gedankenexperiment. Falls du nun also darüber massig Aufmerksamkeit und Zuspruch in Form von Likes bekommen solltest und deine virtuellen Freunde oder Fans dir sogar glauben, dass du immer super drauf bist und dir alles problemlos gelingt, du kurz gesagt für all das, was du dort zeigst, gemocht oder bewundert wirst, kann daraus ein ernsthafter Zwiespalt entstehen. Aus dieser Kluft wird ein innerer Konflikt, durch den du dich selbst noch weniger annehmen und lieben kannst, als es vielleicht bisher der Fall war, weil die Aufmerksamkeit in Wahrheit nur ein Schauspieler erhalten hat und nicht du. Hast du dir das schon einmal so überlegt? Für den Fall, dass du dich das jetzt fragen solltest, ja, du kannst trotzdem beim Trend Social Media mitmachen und deine Freude daran haben, aber erst nachdem du dich mit deinem Ego auseinandergesetzt und deinen inneren Tyrannen zum Schweigen gebracht hast. Denn dann wird es an dir abprallen, wenn du wenige Likes bekommst, weil es dir nicht länger um Anerkennung gehen wird und du keine Angst mehr vor Ablehnung haben wirst, sondern Social Media als das betrachten wirst können, was es ist. Das Spiel »Mein Haus, mein Auto, mein Boot« für Erwachsene, in dem die Teilnehmer manchmal durchaus mitfühlend und einander unterstützend agieren und das Positive am Miteinander die Oberhand gewinnen kann, sofern du einen bewussten Umgang mit diesen Portalen pflegst. In diesem Kapitel hast du nun von der Existenz deines inneren Tyrannen erfahren, ihn schon ein bisschen kennengelernt, einen Eindruck von deinem Ego gewonnen und durchschaut, wie du dir oftmals selbst im Weg stehst. Im nächsten Kapitel werden wir weiter in die Tiefe gehen und dir anhand des Stammbaums deines Ich-Seins schildern, wie es zur Erschaffung deines inneren Tyrannen gekommen ist. Der Stammbaum deines Ich-Seins. Wir haben es vorhin bereits erwähnt. Dein Leben findet einerseits auf einer Mikro- und andererseits auf einer Makroebene statt. Auf der Mikroebene liegen deine Alltagsprobleme, Streit in der Partnerschaft, unglückliche Liebesbeziehungen oder ungewolltes Single-Dasein. Konflikte mit deinen Kollegen oder dass du dich gegen deinen Chef nicht durchsetzen kannst, weil es dir an Selbstbewusstsein mangelt, weshalb du die Kündigung nicht wagst und alle anderen Begebenheiten, die du als Problem empfindest. Die Makroebene beheimatet die Gründe für diese Unzulänglichkeiten und bildet damit die Basis für alle Bereiche in deinem Leben, mit denen du nicht völlig zufrieden oder sogar restlos unglücklich bist. Sie gibt Aufschluss darüber, wie deine heutigen Probleme entstanden sind, warum du dich in welchen Situationen wie verhältst oder anders gesagt, was dir dein innerer Tyrann einredet, das dich dazu bringt, genau so zu reagieren, wie es dir schadet. Um den Zusammenhang aus all diesen Prozessen begreifen und damit auch verstehen zu können, woher dein innerer Tyrann seine Annahmen hat, stellen wir dir auf der nächsten Seite den Stammbaum deines Ich-Seins vor, mit dem wir uns in diesem Kapitel eingehend beschäftigen werden. Wie dein innerer Tyrann entstanden ist. Wir werden jetzt die bedeutendsten Schritte auf dem Weg zu deiner heutigen Identität durchgehen, um dir den Stammbaum deines Ich-Seins bestmöglich zu erläutern und dir zu veranschaulichen, was die identitätsstiftenden Ereignisse deines Lebens waren. Dich auf den Weg zu machen, die Stimme in deinem Kopf abzudrehen, um Herrin oder Herr über deine eigenen Gedanken und Entscheidungen zu werden, hat nämlich wenig Sinn und wird kaum erfolgsgekrönt sein, wenn du die Hintergründe dafür nicht kennst. Deshalb fangen wir an jenem Punkt an, als in deinem Leben alles begonnen hat. Zunächst sehen wir uns den Stamm und damit das Leben an sich an, indem wir mal von der spirituellen Sternenstaubannahme ausgehen. Bevor du durch deine Eltern in deine menschliche Lebensform gekommen bist, hat es dich da draußen in chaotischen Einzelteilen bereits gegeben. Durch deine Eltern bist du dann entstanden. Sie bildeten die Passage in dein Leben und waren zeitgleich die Lieferanten deiner Genetik. Von ihnen hast du ein Starterpaket bekommen. Wie groß du werden würdest, wie deine Lippen geformt sein und deine Augen aussehen würden, all das war in diesem Paket enthalten. Diesbezüglich sind Wissenschaftler früher davon ausgegangen, dass die menschliche Genetik recht eng gesteckt ist, doch inzwischen haben diverse Studien dazu offenbart, dass sie wesentlich offener und sogar überaus lebendig ist. Eine Skizze. Übereinander liegende Texte, miteinander durch einen Strich verbunden. Ganz oben: Verlassen des Elternhauses. Darunter: Erste Liebe. Darunter: Pubertät. Darunter: Trotzphase. Darunter: Trennung Ich vom Du. Darunter: Trennung Kind vom Mutterleib. Darunter: Herkunftsfamilie, Eltern, Genetik. Darunter: Epigenetik. Darunter: Das Leben. Deine Genetik verändert sich über die Lebensjahre mit deiner Art zu denken. Jeder Gedanke, den du hast, erschafft eine bestimmte Neurologie, die wiederum Hormone erzeugt, welche in die Zelle wirken. Und das beeinflusst dein Erbgut und damit das, was du weitergeben wirst. Genauso prägend wie die Genetik ist die dir ebenfalls von Mama und Papa zur Verfügung gestellte Epigenetik. Mit anderen Worten, die Lebensweise deiner Eltern vor deiner Zeugung war bereits entwicklungsentscheidend für dich. Was hat es mit der Epigenetik auf sich? Einfach ausgedrückt, die meisten Menschen glauben, dass ihre Erinnerungen alle im Kopf abgespeichert sind. Das ist aber längst nicht alles, denn jede Faser, jede Zelle deines Körpers hat noch mehr Eindrücke gesammelt als dein Gehirn. Du selbst kanntest deinen Ururgroßvater womöglich gar nicht, somit kann dein Gehirn keine Erinnerung an ihn gespeichert haben. Trotzdem hast du vielleicht seine Nasenform geerbt oder diesen speziellen Gesichtsausdruck, den du machst, wenn du dich ärgerst. Anders gesagt, deine Eltern haben dir neben der Genetik die gesamte Erinnerung an die Menschheitsgeschichte mitgeliefert. Alles, was vor ihnen war, was ihre Vorfahren geprägt hat, wurde so an dich weitergegeben. Die Wissenschaft hat das Phänomen der Epigenetik inzwischen im Zuge diverser Untersuchungen anschaulich erklärt. Dazu gab es etwa eine Studie von Brian Diaz und Carrie Ressler von der Emory University School of Medicine in Atlanta, mit dem erstaunlichen Ergebnis, dass Mäusekinder sozusagen die Erlebnisse ihrer Großeltern erben. Konkret ging es um den fruchtigen Geruch von Acetophenon, den sie als gefährlich erlebten, obwohl sie selbst keine Erfahrungen damit gemacht hatten. Dennoch brachten die Forscher ihre Mäuse dazu, diesen Duft mit einem leichten elektrischen Schlag an den Pfoten zu verbinden, wodurch in Folge bereits der Geruch allein zu einem ängstlichen Erstarren führte. Die von diesen so konditionierten Mäusen gezeugten Nachkommen wurden auf deren Reaktion auf den Duft von Acetophenon hin untersucht. Sowohl die direkte Nachfolgegeneration als auch deren Nachwuchs reagierte überempfindlich darauf. Die Mäuse verharrten bei einem Schreckgeräusch im Schnitt merklich länger, wenn ihre Umgebung nach Acetophenon roch. Das Spannende: Diese Mäuse waren ansonsten nicht besonders ängstlich und zeigten vor anderen Gerüchen keinerlei Furcht. Den Grund für die erhöhte Sensitivität fanden die Forscher schließlich im Gehirn. Im Riechsystem dieser Nachfolgegenerationen waren jene Rezeptoren, mit denen die Mäuse den betreffenden Duft wahrnahmen, auffällig überrepräsentiert, was bei den zugehörigen Sinneszellen ebenfalls bestätigt werden konnte. Was schließen wir daraus? In dir steckt so viel mehr von deinen Eltern und deren Vorfahren, als du dir je unter Einsatz deines bewussten Verstandes wegreden könntest. Weiter im Stammbaum. Dein Vater und deine Mutter sind praktisch dein Tor in die Welt, und bevor du dir deines Ichs bewusst geworden bist, warst du Teil deiner Mutter. Davon ausgehend durchläufst du verschiedene identitätsstiftende Prozesse, die etwas gemeinsam haben. Sie alle haben mit Abgrenzung, mit Abtrennung, mit Loslösung zu tun. Der erste von ihnen, die Trennung vom Mutterleib, passiert bereits beim Geburtsvorgang, gefolgt von der Durchtrennung der Nabelschnur. Zu diesem Zeitpunkt ist sich ein Kind allerdings dessen noch nicht bewusst, dass es ein von seiner Mutter getrenntes Individuum ist. Das Ich wird erst durch das Du erlebbar. Und bis zu dieser Erkenntnis und der Trennung zwischen Ich und Du braucht es erst ein Weilchen. Ein Stück später in der Entwicklung kommt ein Kleinkind in die Trotzphase, in der es seinen eigenen Willen entdeckt und sich selbst erstmals abgrenzt. Woran du dich vermutlich noch am besten erinnern kannst, ist der nächste Schritt, deine Pubertät. Egal wie toll deine Eltern bis dahin für dich gewesen sind, spätestens in dieser Phase hast du sie als doof oder schwierig empfunden. Das ist von der Natur so gewollt, damit du dich mehr und mehr von ihnen abzugrenzen lernst. Mit der ersten Liebe setzt dann eine Art Gegenteil des Abgrenzungsversuchs ein, denn hier geht es um die Einwilligung zur kompletten Verschmelzung. Das muss bestenfalls schiefgehen. So paradox das klingen mag, weil sich der erste Liebeskummer natürlich furchtbar tragisch anfühlt, um identitätsstiftende Auswirkungen nach sich ziehen zu können. In der nächsten Etappe, obwohl die heutzutage immer später gesetzt wird, geht's schließlich um das Verlassen des Elternhauses. Hattest du Eltern, die mit Argusaugen auf jede deiner Handlungen geblickt haben, wirst du dich zu diesem Zeitpunkt vermutlich nach Freiheit und Autonomie gesehnt haben. Wenn es in deinem Elternhaus viel destruktiven Streit oder wenig Liebe gegeben hat, wirst du dir Zuflucht und Harmonie gewünscht haben. Als Kind warst du deinen Eltern jedenfalls vollkommen ausgeliefert. Oder positiv formuliert, deine Eltern waren damals Götter für dich. Sie haben entschieden, was du gegessen hast, wann du schlafen gegangen bist, welche Kleidung du getragen hast. Du kanntest nur ihre Welt. Was bedeutet das für konkrete Situationen? Nehmen wir an, ein Kind geht mit seiner Familie in ein Restaurant und spielt dort für sich, wie Kinder das so tun. Irgendwann ermahnt es der Papa: Sei nicht so laut. Weil es bislang keine Erfahrung damit hat, wie man sich in einem Restaurant zu verhalten hat, kann das Kind diese Forderung nicht sofort umsetzen. Folglich fühlt sich der Papa bemüßigt, sich noch klarer auszudrücken, und sagt ein wenig schärfer als beim ersten Mal: Du sollst nicht so laut sein! Für einen erwachsenen Menschen ist das freilich kein Thema. Aber für ein kleines Kind bedeutet diese Ermahnung Liebesentzug. Und Liebesentzug ist lebensgefährlich. Das wissen jedenfalls die Gene, die das als wichtige Information in den Zellen des Kindes gespeichert haben. Darum wird dieses Verhalten unbewusst in eine Schublade geschoben, die mit »Ich darf nie wieder laut sein« beschriftet ist. Für das spätere Leben kann eine solche in Erwachsenenaugen komplett harmlos wirkende Situation bedeuten, dass sich aus dem Kind jemand entwickelt, der sich in Konflikten nicht gut behaupten wird können, weil er verinnerlicht hat, nicht laut sein zu dürfen. Gerade bei Mädchen war es in früheren Generationen oft ein Unding, laut zu sein, was dazu geführt hat, dass wir heute viele Frauen ab 40 in unserer Gesellschaft beobachten können, die Schwierigkeiten damit haben, sich gegenüber anderen, ob das nun im beruflichen oder im privaten Umfeld ist, mal lauter zu verhalten oder einfach auf den Tisch zu hauen. Dieses Eingebremstwerden im Kindesalter ist auch eine Erklärung dafür, warum zahlreiche Frauen ihre eigene Stimme nicht wirklich kennen, weil sie sich stimmlich nie gänzlich ausleben konnten. Die Problematik, die folglich mitgeliefert wird: ein Mensch, der ein bestimmtes Verhalten nicht zeigen durfte oder es in einer Schublade vor anderen versteckt hielt, lehnt häufig andere Menschen ab, die genau dieses ihm verwehrt gebliebene Verhalten an den Tag legen. Wenn du als Kind nicht laut sein durftest, wirst du dich deshalb vermutlich an anderen stoßen, die auffallend laut und präsent sind. Denn sie werfen dich unsanft auf dein Defizit zurück, zeigen dir, was du selbst wolltest, aber nicht ausleben konntest. Das wird in engen zwischenmenschlichen Beziehungen wie einer Partnerschaft besonders herausfordernd. Solche Prägungen passieren nicht ausschließlich im Elternhaus, werden nicht nur von Mama, Papa, den Geschwistern und Großeltern ausgelöst. Im Kindergarten verrät ein Mädchen seiner Freundin, dass es den Buben mit den blonden Locken mag. Die Freundin kann, wie bei Kindern üblich, ihren Mund nicht halten und erzählt dieses Geheimnis herum, wodurch es dazu kommt, dass plötzlich andere Kinder herumrennen und lachend »Die Sarah ist verliebt, die Sarah ist verliebt« brüllen. Diese Situation kann neben einer Reihe von ähnlichen anderen aus der kleinen Sarah später eine Frau machen, die sich nie offensiv auf einen Mann zugehen traut, um ihm zu sagen »Hey, du gefällst mir«. Denn immer wenn ein Mensch zurückgewiesen wird, gerade in der Kindheit, macht das etwas mit ihm und erschafft im Zuge von wiederkehrenden Ereignissen dieser Art mehr und mehr dessen inneren Tyrannen. In deinen ersten Lebensjahren hast du also gelernt, was du darfst, was du nicht darfst und wie du dich verhalten musst, um Aufmerksamkeit und im besten Fall Liebe zu bekommen. Zumindest als Baby haben aber die meisten die bedingungslose Liebe ihrer Mutter erfahren. Warum? Weil eine Mutter durch die Ausschüttung des Bindungshormons Oxytocin wie auf Droge ist, was ihren Nachwuchs betrifft. Ob ihr Kind nun schön oder hässlich ist, und obwohl es vorwiegend pupst, spuckt und brüllt, sie wird es im Normalfall lieben. Was macht nun ein Säugling, wenn er nicht bekommt, was er will? Er schreit, weil er weiß, dann kommt die Mama und gibt ihm Zuwendung, um ihn zu beruhigen. Dummerweise hat es die Biologie so eingerichtet, dass das Oxytocin in der Mutter mit der Zeit immer weniger wird. Um dem entgegenzuwirken, muss sich ein Baby etwas einfallen lassen. Und ab diesem Moment kann es schwierig werden. Sitzen beispielsweise die Erwachsenen gerade am Esstisch, trinken Kaffee und verspeisen Kuchen, während ein Kleinkind nicht dabei sein darf, sondern im Gitterbettchen sitzt, greift es zum bereits Erlernten zurück und schreit. Sollte der Vater in diesem Moment zur Mutter sagen, »Geh, lass den Max schreien, er wird sich schon beruhigen«, bringt das die Mutter wahrscheinlich dazu, nicht aufzustehen, und der kleine Max bekommt die ersehnte Aufmerksamkeit nicht. Deshalb sucht er nach Alternativen. Vielleicht zieht er sich als erste Maßnahme an den Gitterstäben hoch. Sobald das die Eltern sehen, werden sie entzückt sein und rufen, »Schau, der Max steht!« Damit ist ein Mensch geboren, der fortan durch Leistung zu beeindrucken versuchen wird, um Liebe und Aufmerksamkeit zu erhalten. Es könnte natürlich genauso passieren, dass sich der kleine Max beim Versuch, sich im Gitterbett aufzurichten, wehtut und deshalb noch lauter zu schreien beginnt. Da hält es die Mutter freilich nicht mehr aus, lässt die Dessertgabel fallen und eilt zu ihrem Kind, um es zu trösten und zu überprüfen, ob es sich ernsthaft verletzt hat. Damit wäre ein Mensch geboren, der durch das Einnehmen der Opferrolle Aufmerksamkeit einfordert. Falls du dir jetzt denken solltest, dass es doch nicht so tragisch ist, was in diesen Beispielen passiert ist, aus Sicht eines Erwachsenen ist das natürlich nichts Furchtbares, aber für ein Kind kann es das tatsächlich sein und es in Folge traumatisch prägen. Traumatisch ist ein Erlebnis nämlich nicht erst, wenn Erwachsene es dahingehend einstufen, sondern wenn etwas, das ein Kind erwartet hat, nicht eintrifft. Später im Leben eines Kindes werden von seinen Eltern sogar bewusst und angekündigt bestimmte Bedingungen an Liebe und Aufmerksamkeit geknüpft. Zuerst machst du deine Hausaufgaben, danach spiele ich mit dir. Hat vermutlich jedes Schulkind das eine oder andere Mal gehört. Um eine wichtige Tatsache nicht zu übersehen: Eltern sind auch nur Menschen und keine ausgebildeten Pädagogen. Sie sind sich ihrer Handlungen meist nicht bewusst, so wie es schon ihre eigenen Eltern nicht waren und die vor ihnen. Dieses Buch ist deine Chance, es als Elternteil anders zu machen, ein wenig bewusster zu leben und deinen Kindern ein Leben mit weniger Angst und mehr Liebe zu ermöglichen. Das kann gelingen, indem du zunächst damit beginnst, für dich selbst glücklich und von deinem inneren Tyrannen befreit zu werden. Schließlich lernen Kinder am Beispiel ihrer Eltern. Dich hingegen schuldig zu fühlen und dich für deine Fehler als Elternteil zu geißeln, macht dich nicht zu einer besseren Mutter oder einem besseren Vater. Daher ist der richtige Weg, es ohne viel Drama anders zu machen, sofern du dir als Mutter oder Vater deiner eingeschränkten Sichtweise bewusst wirst. Für den Fall, dass trotzdem wieder einmal etwas daneben geht, und das wird es, sag deinem Kind: Es tut mir leid. Umarme es und zugleich dich selbst in Gedanken und freu dich darüber, dass du deinen inneren Tyrannen mit all seinen Programmierungen überhaupt bemerkt hast. Mach dir bewusst, dass du zur ersten Generation gehörst, die diese Möglichkeit hat, sich über derlei Zusammenhänge wirklich Gedanken zu machen. Deine Vorfahren hatten andere, gestrige Probleme und du hast neue und bessere. In deiner Rolle als Elternteil weißt du etwa, was sie garantiert noch nicht wussten. Die ersten 14 Jahre sind die prägendsten deines Lebens. Das sagen uns Psychologie und Neurobiologie dazu. Dabei sind die ersten 3 Jahre die allerwichtigsten, gefolgt von den ersten 7 und dann eben die ersten 14. Deine Erfahrungen in dieser Zeit bestimmen stark, woran du glaubst, welche Verhaltensweisen du dir aneignest und wie du worauf reagierst. Anders gesagt, sie legen fest, was dir dein innerer Tyrann fortan zuflüstern wird. Je nachdem, was in den ersten 3, 7 und 14 Jahren passiert ist, wonach du dich bei diesem identitätsstiftenden Schritt gesehnt hast, ist dein innerer Tyrann ein besonders beißender, aufdringlicher oder ein leichter zähmbarer. Denn in diesen Altersetappen hast du die bedeutendsten Entwicklungen deiner Identität erfahren, was deinen inneren Tyrannen in seinem Charakter gestaltet und ausgeformt hat. Wie deine Eltern deinen inneren Tyrannen füttern. In einer idealen Welt geben Eltern ihrem Kind Nahrung, Schutz und ein Zuhause, anders gesagt Liebe. In der realen Welt geben sie ihm häufig zu wenig von der Liebe und von anderen Dingen zu viel. Unter Umständen übertragen sie ihrem Kind außerdem Emotionen, die gar nicht zu ihm gehören. Wenn eine Mutter sich große Sorgen wegen des Drogenproblems ihres Sprösslings macht, so sind das genau betrachtet ihre Sorgen und nicht seine. Der Sohnemann ist vielleicht unglücklich verliebt, fühlt sich von seinen Eltern abgelehnt oder hat Schwierigkeiten in der Schule. Er wird aber nicht sein Ventil bzw. die Folge daraus, die Drogensucht, als sein Problem empfinden. Erinnerst du dich an die beiden Pole, Angst und Liebe, zwischen denen das Ego entscheiden kann? Seine Mutter handelt mit ihrer Sorge um ihn nicht aus Liebe, obwohl sie das so empfinden wird, sondern aus Angst, da sie im Widerstand mit dem Ist-Zustand ist und von ihrem inneren Tyrannen allerhand Meinungen dazu präsentiert bekommt, wie: Drogenabhängige sterben früh. Was werden bloß die Nachbarn sagen, wenn sie davon erfahren? Man sollte sich nicht so schwach und verantwortungslos verhalten, sondern sich an Regeln halten. Oder: Nur Kinder von Rabeneltern nehmen Drogen. Was passiert, wenn wir einen Menschen oder eine Ist-Situation nicht annehmen, sondern uns von unserem inneren Tyrannen verleiten lassen und gegen ihn oder sie in den Krieg ziehen, haben wir schon besprochen. Darum lässt sich bei diesem zugegebenermaßen harten Beispiel anschaulich auf den Punkt bringen: Die betreffende Frau hat ein Problem mit Drogen, nicht ihr Sohn. Wer ein gutes Elternteil sein möchte, sollte sich nicht um seine Kinder sorgen, sondern für etwas sorgen, nämlich dafür, mehr über deren Gefühls- und Gedankenwelt zu erfahren, über die Dinge, die sie als Belastung empfinden. Um beim Drogenbeispiel zu bleiben: Hinter einer Drogensucht liegen in den meisten Fällen andere Bedürfnisse und Konflikte als die plakativen. So kann sie ein Hilfeschrei sein oder auf schnellem Wege von unangenehmen Dingen im Leben ablenken, weil die Betäubung vorübergehend bewirkt, dass psychische wie physische Schmerzen erträglicher werden. Kaum jemandem ist dabei klar, dass beispielsweise eine Droge wie Speed nur zunächst munterer macht, danach aber für eine stärkere Müdigkeit als davor sorgt. Auf jeden Fall ist eine Sucht immer ein Hinweis auf mangelnde Selbstliebe und ein geringes Selbstbewusstsein. Je besser die Beziehung zwischen Eltern und Kind ist, je stabiler das soziale Umfeld als Ganzes, desto eher können solch tragische Familienschicksale verhindert werden. Ob ein Junge im Erwachsenenalter ein braver Staatsbürger wird oder ein Lump, ob er Bankräuber wird oder Universitätsprofessor, ob er Drogen nimmt oder täglich meditiert. All das hängt mehr von einer vertrauensvollen Bindung zu seinen Eltern ab, als davon, dass er eingetrichtert bekommt, was er zu tun und zu lassen hat. Ob eine junge Frau später eine erfolgreiche Unternehmerin oder eine Prostituierte, eine Betrügerin oder Vorzeigebürgerin wird, ob sie ihre Kinder anschreien oder gut behandeln wird, auch das lässt sich nur bedingt beeinflussen, indem ihr von ihren Eltern gesagt wird, was richtig und was falsch ist, was von ihr erwartet wird und was nicht akzeptiert werden würde. Es geht um etwas anderes. Darum, ein gutes Verhältnis zu seinen Kindern zu haben, um nicht zu verpassen, worunter sie leiden. Lass uns festhalten, was unsere Eltern über ein gutes Leben, über das Glück zu wissen glauben, haben sie wiederum von ihren Eltern und von ihren Lehrern in der Schule gelernt. Und wenn es bei ihnen nicht so aussieht, als wäre das aufgegangen, warum sollten sie die Geeigneten sein, um uns beizubringen, wie das mit dem richtigen Leben geht? Dennoch übernehmen wir, kräftig unterstützt von unserem inneren Tyrannen, tausende bewusste und unbewusste Regeln, die uns nicht dorthin bringen, wo wir gern wären. Damit treffen wir von Anfang an keine tatsächlich eigenen Entscheidungen. Das beginnt schon im Kleinen, indem wir hören, »Wenn du deine Schuhe dorthin stellst, ist es gut, aber dort drüben sollen sie nicht stehen.« Oder »Wenn du das Gemüse so schneidest, ist es richtig, aber so schneidet man es nicht.« Solche an sich stumpfsinnigen Regeln bringen Eltern ihren Kindern bei, weil sie es selbst nicht besser wissen, nicht anders beigebracht bekommen haben. Durch derartige Bevormundung versuchen Eltern, ihre Kinder in eine Form hineinzupressen, die sie kennen, die ihnen vertraut ist und die sie deshalb für die richtige halten. Solche Regeln brauchen Kinder aber gar nicht. Das ist wohl der Grund, warum sie sich meist so dagegen wehren. Spielt ein Kind, so tut es das für gewöhnlich voller Hingabe und ist glücklich dabei. Heißt es dann, komm, jetzt müssen wir aber gehen, ergibt das in seinem Universum keinen Sinn. Aus seiner Sicht ist gerade alles gut, also gibt es keinen Grund, diesen Zustand zu verändern. Solltest du ein Elternteil sein und dir jetzt denken, aber wenn ich gehen muss, kann ich das doch nicht ändern und bleiben, nur weil mein Nachwuchs sich das wünscht. Ein Kind muss außerdem lernen, dass nicht immer alles nach seinem Kopf gehen kann. So geben wir dir recht. Selbstverständlich ist es notwendig, dass ein Kind lernt, sich an gewisse Regeln zu halten, und es ist der Job von Eltern, ihm diese verständlich zu machen. Eine bewusste Mutter bzw. ein bewusster Vater wird sich in solchen Situationen zunächst selbst die Frage stellen, ob sie oder im anderen Fall er hier auf den inneren Tyrannen im Kopf hört, oder ob es um etwas geht, das für das Leben und Überleben des eigenen Kindes wichtig ist. Je genauer du als Mutter oder Vater verstehst, warum etwas Sinn ergibt, desto verständlicher kannst du das an dein Kind weitergeben. Dabei gilt Beziehung vor Erziehung. Je besser die Beziehung zwischen Eltern und Kind sich gestaltet, umso eher wird das Kind nämlich kooperieren und zum gegenseitigen Wohl beitragen wollen. Anders gesagt, hilf deinem Kind dabei, es selber zu machen und sei dir dessen bewusst, dass dir dein Kind nicht gehört wie ein Gegenstand, den du besitzt. Je mehr du im Widerstand bist mit dem, wie dein Kind sich gerade verhält, desto schwieriger wirst du es mit ihm haben. Weil Erwachsene meist vergessen haben, wie es war, ein Kind zu sein, drücken sie ihren Sprösslingen ihr erwachsenes Weltbild auf und zeigen sich etwa entsetzt, wenn ihr Kind einen Turm aus Bauklötzen erschaffen hat und ihn danach zum Einsturz bringt, oder wenn es im Sommerurlaub am Strand über Stunden eine Sandburg erbaut hat und sie im nächsten Moment scheinbar mutwillig zerstört. Dabei sagt das Wort mutwillig schon alles. Ein Kind hat den Willen zum Mut, eine Form wieder zu verändern. Was wäre denn die Alternative? Mitgenommen werden kann die Sandburg ohnehin nicht, und die Bauklötze sollen doch zu einem späteren Zeitpunkt wieder für etwas Neues verwendet werden. Warum um alles in der Welt sollte beides nicht dem Erdboden gleichgemacht werden? Kinder leben großartig im Hier und Jetzt, bevor ihnen diese Gabe ausgetrieben wird. Sie kommen mühelos in den Flow, der ihnen glücksbringende Gefühle beschert, bevor ihnen diverse Regeln beigebracht werden, die ihn verhindern. Dabei wäre genau das der richtige Weg in ein glückliches Leben. Der Turm ist erbaut, die Burg ist fertig, auf ins nächste Abenteuer. Würden Erwachsene es zulassen, sich durch ihre Kinder an das eigene Kindsein zu erinnern und von ihnen zu lernen, wie man im Moment lebt, wären sie mit Sicherheit glücklicher. Leider ist es in den meisten Fällen genau umgekehrt. Während Kinder das Prinzip der Mühelosigkeit noch in sich tragen, wird ihnen nach und nach von ihren Eltern und später zusätzlich von den Lehrern beigebracht, genauso brave, angepasste, meist unglückliche und gehemmte Erwachsene zu sein, wie sie es alle sind. Das Ergebnis? Sie werden eines Tages ein ähnlich unerfülltes Leben führen. All das, was dein innerer Tyrann dir zuflüstert, all der Schmerz, der durch deine von ihm vorgekauten Gedanken entsteht, entspringt diesem in die von der Gesellschaft erwünschte Form gepresst werden. Darum halt dir ab sofort vor Augen, glaub nicht alles, was du denkst. Vergiss nicht, vieles, was du denkst, entspringt nicht mal deinen eigenen Gedanken, sondern kommt von außen, von deinen Eltern, von deinen Lehrern. Zusammengefasst und in Form gegossen haben diese Regeln und Pläne und Richtlinien deinen inneren Tyrannen erschaffen und nachhaltig gefüttert. Darum verweis ihn jetzt in seine Schranken, indem du ihm nicht mehr alles glaubst, was er dir einzutrichtern versucht. Wie du das am besten machst, sehen wir uns später an. Nicht nur, was dir verboten oder ausgetrieben wurde, hat deinen inneren Tyrannen gestaltet, auch wie und wo du lieben gelernt hast, hat deine heutigen Haltungen und dein aktuelles Verhalten geprägt. Schließlich macht es einen Unterschied, ob Beziehung ein zentrales Thema in deinem Elternhaus oder lediglich ein Randthema war. Ob du von deinen Eltern geknuddelt, liebkost, geschaukelt, gedrückt und geherzt oder geschlagen, niedergemacht, geschimpft und gedemütigt wurdest. Zwischen diesen beiden extremen Enden der Skala gibt es eine Menge Zwischentöne und alle haben dich geprägt. Welchen Umgang miteinander du in deinem Elternhaus erfahren hast, hat unglaublich viel Einfluss auf dich und die Entwicklung zu der Person genommen, die du heute bist. Was immer du als Kind über die Liebe gelernt hast, hat deinem inneren Tyrannen Futter für seine Monologe in deinem Kopf gegeben. Meine Eltern haben immer darüber geurteilt, was unsere Freunde und Nachbarn so gemacht haben, ob jemand sich richtig oder falsch verhält, etwas gerecht oder ungerecht abgelaufen ist. Und nun ertappe ich mich auch dabei, dass ich immer recht schnell beurteile, wie ich ein Verhalten bei anderen finde. Klar, der innere Tyrann hat für die Definition über richtig und falsch gesorgt. Anders wäre es gewesen, wenn diese Eltern ihrem Kind den Wert der Achtsamkeit vermittelt hätten. Dann wäre der Filter, durch den der spätere Erwachsene die Welt sieht, ein anderer, und der innere Tyrann hätte wenig zu tun. Selbst wenn du glaubst, du hättest all deine Kindheitserfahrungen längst hinter dir gelassen, so haben sie doch Nachwirkungen auf dein aktuelles Leben. Warum ist das so? Um das zu erläutern, müssen wir nochmals zurück zu jenen Erfahrungen, die sich für ein Kind lebensbedrohlich anfühlen, weil es in seinem Überleben zunächst komplett von seinen Eltern abhängig ist. Wird ein bestimmtes Verhalten mit Liebe belohnt oder mit Liebesentzug bestraft, dann wird durch diese Reaktion ein Mensch erschaffen, der immer wieder versuchen wird, auf dieselbe Weise Aufmerksamkeit zu erhalten. Denn Aufmerksamkeit ist nun mal wichtiger als Liebe. Der Hintergrund vereinfacht erklärt, der Mensch ist ein Herdentier. Und wer innerhalb der Herde keine Aufmerksamkeit bekommt, ist den Feinden hilflos ausgeliefert und wird den wilden Tieren praktisch zum Fraß vorgeworfen, während die Herde weiterzieht. Darum fühlt es sich für ein Kind tragischerweise so an, als wäre es besser, vom Vater geschlagen, als ignoriert zu werden. Welche Rolle und welchen Stellenwert du in deiner Familie hattest, wirkt bis heute auf dich und dein Leben. Sind in einer Paarbeziehung die Kinder wichtiger als die Paarbeziehung, dann fungieren sie als der Kitt dieser Beziehung. Solltest du das so in deiner Herkunftsfamilie erlebt haben, war das besonders prägend für dich. Und das war es genauso für deinen inneren Tyrannen. Oder wenn du regelmäßig zwischen die Fronten deiner Eltern geraten bist, dich zwischen deiner Mutter und deinem Vater entscheiden musstest, weil ein Elternteil das andere immer schlecht geredet hat und du versucht hast, es ihm recht zu machen, damit es nicht böse auf dich oder enttäuscht von dir ist, dann war das ein Dilemma, das sich stark auf deine Entwicklung ausgewirkt haben wird. Das ist etwa ein Thema, das viele Trennungs- und Scheidungskinder ewig ungelöst mit sich herumschleppen und das den inneren Tyrannen hat wachsen und dich in deinen Beziehungen immer beeinflussen hat lassen. So ist davon abhängig, wie die eigene Mutter den eigenen Vater gesehen und beurteilt hat, ob sich ein Mann später gut genug für eine Frau fühlt. Weil eine Frau nicht auf ihr Kind schauen kann, ohne dahinter den Mann zu sehen, von dem dieses Kind stammt. Hast du als Mädchen erlebt, dass dein Papa deine Mama betrogen hat, dann wirst du später in deinen Beziehungen wahrscheinlich mit der Befürchtung zu kämpfen haben, dein Partner könnte dir ebenfalls untreu sein, weil deine Erfahrungswerte diesbezüglich das Bild von Männern geprägt haben. Du siehst schon, es gibt immer einen Zusammenhang zwischen deinem Verhalten, deinen Gefühlen und Gedanken als Erwachsener und dem, was du als Kind erlebt hast. Auch die Themen deiner Eltern, womit sie im Widerstand waren und wogegen sie sich gewehrt haben, werden dich nachhaltig beeinflussen. Hat jemand beispielsweise gelernt, es gehe in vielen Lebenssituationen um schuldig oder unschuldig, so wird der Betreffende später bei sich oder anderen vorwiegend nach Schuld suchen, und es wird ihm in seinen Beziehungen mitunter wichtiger sein, sich im Recht zu fühlen, als verliebt zu bleiben. Jemand, der hingegen gelernt hat, es gehe um Rücksicht und Verzicht, wird sich selbst und andere vorwiegend danach bemessen. Unsere Bewertungen, was uns wichtig ist und was nicht, ziehen sich auf diese Weise von Kindesbeinen an durch unser ganzes Leben. Solltest du zwar kein Scheidungskind gewesen sein, aber heute ein Scheidungselternteil, behalte eines im Hinterkopf. Kinder wollen von beiden Eltern geliebt werden und beide Eltern lieben dürfen. Solltest du deinen Ex-Partner ablehnen, wird das folglich eine Belastung für eure gemeinsamen Kinder darstellen. Darum sind Eltern es ihren Kindern gewissermaßen schuldig, nach einer Trennung oder Scheidung mit dem Vergangenen abzuschließen und sich mit dem ehemaligen Partner zu versöhnen. Gesetzt den Fall, du befindest dich in einer solchen Situation und tust dich schwer damit, dann tausche aktiv deine Erwartungshaltung gegen Dankbarkeit. So wird es dir möglich zu verzeihen, zu vergeben und abzuschließen. Überleg dir dazu, wofür du in Bezug auf den Vater deines Kindes, deiner Kinder, beziehungsweise die Mutter deines Kindes, deiner Kinder dankbar sein könntest, wenn du wolltest. Nicht nur das Elternsein betreffend, denn ursprünglich habt ihr euch immerhin als Mann und Frau zusammengetan, und auf dieser Ebene sind auch all die Verletzungen passiert, die sich Paare meist noch nach Jahren gegenseitig vorwerfen. Mach dir klar, du hast den Mann in ihm bzw. die Frau in ihr verletzt und nicht den Vater oder die Mutter. Denk außerdem darüber nach, was du wiederum bedauerst und in deinem Verhalten ihm bzw. ihr gegenüber gern anders gemacht hättest. Als letztes geh in dich und setz dich damit auseinander, was du deinem Ex-Partner wünschen könntest. Auf diese Art und Weise kannst du nicht nur unbelastet und beziehungsfähig in deine nächste Beziehung gehen, sondern ersparst außerdem deinen Kindern viel Kummer und Schmerz. Wie du lieben gelernt und was du in deiner Herkunftsfamilie rund um das Thema Beziehungen erfahren hast, wirkt sich aber nicht ausschließlich auf dein Liebes- und Beziehungsleben aus. Es kann sein, dass du, bewusst oder unbewusst, dein Leben aufgrund deiner Erlebnisse damals immer noch so lebst, wie du glaubst, es leben zu müssen, um die Erwartungen deiner Eltern zu erfüllen. Um ihre Liebe und Aufmerksamkeit zu bekommen, um sie stolz auf dich zu machen. Womöglich übst du einen Beruf aus, den du gar nicht gewählt hättest, oder lebst eine Partnerschaftsform, die nicht deinen Sehnsüchten entspricht, weil dein innerer Tyrann dich dazu bringt, Entscheidungen im Sinne der Erwartungshaltung deiner Herkunftsfamilie zu treffen. Warum dein innerer Tyrann Veränderung verhindert. Dein innerer Tyrann hat kein Interesse daran, dass du dich veränderst. Erstens wäre er dann praktisch arbeitslos und zweitens verfolgt er mit seinem Vorhaben eine gute Absicht. Nur auf den ersten Blick ist er nämlich der Bösewicht, dem es gefällt, dich in seiner Hand zu haben und dein Glück mit verschiedenen Mustern, Glaubenssätzen und anderen Prägungen zu sabotieren. Er hat es sich aus gutem Grund zur Aufgabe gemacht, dafür zu sorgen, dass du dir von Zeit zu Zeit selbst im Weg stehst. Seine wahre Intention wird sichtbar, sobald du dir Folgendes vor Augen führst. Nicht jeder, der im selben Jahr wie du geboren wurde, lebt heute immer noch. Anders gesagt, du verdankst deinem bisherigen Verhalten und damit den Einflüsterungen durch deinen inneren Tyrannen bis zum heutigen Tage auch dein Leben. Um dein weiteres Überleben zu sichern, wird er alles daran setzen, eine Veränderung zu verhindern. Abgesehen davon, dass du am Leben bist, werden dir bestimmt weitere großartige Dinge widerfahren sein. Du wirst tollen Menschen begegnet sein, bereichernde Beziehungen erfahren, unvergessliche Momente erlebt und Erfolge gefeiert haben. Wir können somit festhalten, er hat seine Sache in weiten Aspekten gut und richtig gemacht. Vor diesem Hintergrund betrachtet wird klar, wie schwierig es für deinen inneren Tyrannen ist, auseinanderzuhalten, welche seiner Haltungen er loslassen sollte und was er als Muster unbedingt aufrechterhalten muss, damit du weiterhin gut durchs Leben kommst. Je mehr Blut, Schweiß und Tränen du in ein bestimmtes Verhalten investiert hast, je öfter du etwas gedacht, geglaubt, gemeint hast, desto schwerer fällt es ihm, sich diesbezüglich nicht weiter einzumischen. Das ist der Grund, warum er dafür sorgt, dass du dir selbst, deinem Glück und deiner Entwicklung im Weg stehst. Das tust du vielleicht, indem du dein volles Potenzial nicht ausschöpfst und etwa in einer unglücklichen Partnerschaft oder in einem Job, der dich nicht erfüllt oder sogar belastet, ausharrst. Vielleicht träumst du schon lange von der Selbstständigkeit oder einer Reise um die Welt, aber dein innerer Tyrann warnt dich: Was ist, wenn du es nicht schaffst? Und dahinter steckt ein überaus menschliches System. Immerhin ist die Angst vor Neuem größer als der Schmerz, das gewohnte Übel auszuhalten. Warum du in dein Leben holst, was der innere Tyrann will. Schmerz ist etwas, das wir Menschen vermeiden wollen. Dein Hirn und im Schlepptau dein innerer Tyrann fokussiert auf genau jene Dinge, denen du unter allen Umständen entkommen willst. Dafür hat es einen unbewussten Autopiloten installiert, der sich um dein Überleben kümmert, aber nicht auch noch um dein Glück. Das wäre ihm dann doch zu viel. Es kann sich nur auf eine Sache konzentrieren. Egal, ob dein innerer Tyrann dir demnach einsagt, du schaffst das oder du schaffst das nicht. Es wird genau das eintreten, was er forciert hat, damit er in seinem System unangetastet weitermachen kann, um dich bestmöglich zu schützen. Sehen wir uns dazu ein Beispiel an. Ein Mann hat als Kind gelernt, Fehltritte können gefährlich werden, weil er regelmäßig verprügelt wurde, wenn ihm ein Fauxpas unterlaufen ist. Dabei war es gleichgültig, ob es um eine schlechte Schulnote ging, darum, dass das Zimmer nicht aufgeräumt war oder ob er das Falsche gesagt hatte. Egal, wie mit angeblichen Fehlern umgegangen wurde, es prägte das Muster. Als Folge wird er sich dahingehend entwickelt haben, stets darauf bedacht zu sein, später im beruflichen Umfeld keinen Fehler zu machen. Trägt ihm dann eines Tages sein Vorgesetzter auf, besorg doch bitte Stifte für das nächste Seminar, wird er aus dieser Unsicherheit heraus nachfragen, wie viele. Die Antwort, naja, sagen wir zwischen 25 und 30, wird ihm nicht reichen. Er wird die gewünschte Stückanzahl konkret wissen wollen, damit er einen möglichen Fehler vermeiden kann. Alles, was diesen Auftrag betrifft, wird er ganz genau hinterfragen, ob die Stifte blau oder schwarz schreiben müssen, von welcher Marke sie sein sollen, wie viel sie kosten dürfen. Das klingt für dich wahrscheinlich nach einer Kleinigkeit, und das ist es in diesem Fall auch. Aber sollte sich dieses Verhalten durch alle Bereiche seines Lebens ziehen, wird er immer wieder anecken und es schwer haben mit Vorgesetzten, Kolleginnen oder eigenen Mitarbeitern. Das Muster, nach dem sein innerer Tyrann vorgeht, lautet: Damit du keinen Fehler machst, musst du genau das tun, was dir gesagt wird. Nicht mehr und nicht weniger, also denk vorsichtshalber gar nicht mehr selbst mit. Das kann zu Situationen wie der folgenden führen. Unterläuft einem Menschen mit dieser Prägung ein Fehler und wird er darauf hingewiesen, geht er automatisch in die Defensive, weil er Konfliktsituationen nicht aushält. Selbst wenn ein Außenstehender sein Muster entlarvt und es ihm konstruktiv vor Augen führt, wird er zunächst nicht aus seiner Haut können, weil er darin gefangen ist und deshalb nur hören wird: Du hast einen Fehler gemacht, was ihm seinen Glaubenssatz nur noch stärker bestätigt. Und genau das ist ein Problem, das die meisten von uns auf der einen oder anderen Ebene kennen. Wir leben mit unserem inneren Tyrannen, der uns ständig ins Ohr flüstert, was wir denken sollen. Und so dafür sorgt, dass sich unsere negative Erwartungshaltung immer wieder aufs Neue erfüllt. Hier gewinnt, wie so oft, die Emotion, mit der du Fehler betrachtest. Ob du dich selbst dafür bestrafst, verachtest, mental prügelst, oder ob du dir sagst, yeah, diesen Fehler mache ich wenigstens nicht noch einmal. Super, ich habe mein Muster erkannt und kann es jetzt unterbrechen. Das ist eine gänzlich andere Haltung als, oh shit, was bin ich nur für ein Trottel. Auch hier geht es eben um Liebe oder Angst, um Annahme oder Ablehnung. Und das macht in jedem einzelnen Moment deines Lebens einen echten Unterschied. Vergiss nicht, du darfst dich trotz deiner Fehler lieben und du kannst dich jederzeit verbessern. Wenn dir ein Mann begegnet, der eine übertriebene Oberarmmuskulatur und einen Sixpack hat, wirst du im ersten Moment ein Bild von seinen Gewohnheiten und von seiner angeblichen Identität haben, richtig? Wenn du eine Frau kennenlernst, die dir erzählt, dass sie gemobbt wird, darfst du deshalb hinterfragen, was sie wohl immer wieder aus Gewohnheit macht, das dieses Mobbing auslöst. Wie meinen wir das? Einfach gesagt, Opferenergie lädt Täterenergie ein. Wer in einem Mangelbewusstsein sein Leben fristet, zieht Mangel an. Was jemand sich innerlich nicht wert ist, kann er im Außen nicht erreichen, weil der äußere Reichtum den Inneren nur widerspiegelt. Aus diesem Grund ist es problematisch, dass wir in unserer Gesellschaft so auf die äußeren Dinge fokussiert sind und ständig Umstände im Außen ändern wollen. Dieses Phänomen werden wir uns später noch genauer vornehmen. Die Krux dabei können wir aber jetzt schon zusammenfassen. Solange du dein Leben nicht veränderst, veränderst du dein Leben nicht. Anders gesagt, die Art und Weise, wie du in der Welt unterwegs bist, unterrichtet deine Mitmenschen darin, wie sie mit dir umgehen sollen, und du unterrichtest die Welt umgekehrt darin, wie sie mit dir umgehen soll, durch die Art und Weise, wie du mit dir selbst umgehst. Warum du lieber leidest, anstatt Probleme zu lösen. Obwohl Menschen Kummer und Schmerz unter allen Umständen vermeiden wollen, sind sie unglaublich leidensfähig. Sie ertragen furchtbare Schicksalsschläge und genauso Situationen, in die sie durch das Hören auf ihren inneren Tyrannen gelangt sind, die sie aber in der Hand gehabt hätten. Wenn Probleme selbst verursacht sind, können sie allerdings auch selbst gelöst werden. Solltest du in einem bestimmten Bereich deines Lebens unzufrieden sein, dann frag dich zunächst, wie dringlich die Sache ist. Wenn du es noch nicht verändern musst, kannst du auch länger leiden. Vermutlich hast du schon von der Komfortzone gehört. In ihr bewegst du dich wie auf einem Teppich, den du bereits lange besitzt. Du akzeptierst seine Kanten und Enden als die Grenzen deiner Welt, kennst dich innerhalb dieser bestens aus und möchtest ihn deshalb nur ungern verlassen. Unsere Komfortzone sorgt dafür, dass wir uns wohl und sicher fühlen. Sie verursacht aber zugleich, dass sich auch unser innerer Tyrann wohl und sicher fühlt und es sich so richtig bequem machen kann, wodurch wir uns mit seiner Sicht von unserer Welt im Rücken ständig selbst im Weg stehen. Dir ist inzwischen sicherlich klar geworden, zu leiden ist leichter als zu lösen, weil das Leiden innerhalb der Komfortzone passiert. Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum es gefühlt einfacher ist, das Leiden auszuhalten, als eine Situation aufzulösen. Um etwas zu verändern, musst du über die Grenzen des Teppichs steigen und deine Komfortzone verlassen, was wegen der Ungewissheit, die dort auf dich wartet, ungemütlich wirkt und enorm angsteinflößend ist. Schon diesen Umstand zu entlarven ist gar nicht so einfach, denn meistens empfinden wir unsere Reaktion auf eine bestimmte Situation durchaus als logisch. Wartet jemand an einer Haltestelle bereits seit einer Viertelstunde auf den Bus, denkt er sich mit aller Wahrscheinlichkeit, wenn ich jetzt gehe, war das umsonst, und wartet weitere 10 Minuten. Manchmal kommt der Bus aber auch nach einer Stunde noch nicht. Es gibt Menschen, die ein Leben lang an dieser Bushaltestelle stehen bleiben. Das tun sie nicht etwa, weil es ihnen so viel Freude bereiten würde, darauf zu warten, dass alles besser wird. Das tun sie, weil ihr innerer Tyrann ihnen davon abrät, etwas Neues zu wagen, etwas auszuprobieren, das gefährlich sein könnte. Im Zweifel hören sie auf ihn, um nur ja kein Risiko einzugehen. Geh weg mit deiner Lösung, sie wäre der Tod für mein Problem, spiegelt unsere durch den inneren Tyrannen manifestierte Haltung wider. Stell dir vor, jemand läuft 10 Jahre lang nach Osten, um den Sonnenuntergang zu suchen, und dann kommt plötzlich ein Fremder des Weges und weist ihn darauf hin, dass er in die falsche Richtung unterwegs ist. Den wenigsten würde es leicht fallen, ihren inneren Tyrannen zum Schweigen zu bringen und gleich auf die Worte des Fremden zu hören, der unmöglich wissen kann, wie schwierig es war, einen so weiten Weg zurückzulegen. Das liegt in der Natur der Sache, ist demzufolge absolut nachvollziehbar. Insgesamt geht es uns doch allen gleich, solange wir auf unseren inneren Tyrannen hören. Sogar wenn er uns auf eine falsche Fährte führt, fühlt sich diese doch immerhin sicher an, weil sie innerhalb unserer Komfortzone liegt. Es ist eben eine Kunst, sich nicht selbst im Weg zu stehen. Schon sich einzugestehen, dass man bislang auf dem falschen Weg war, tut weh. Umzukehren erscheint recht weit, und darum neigen die meisten Menschen dazu, so weiterzumachen, wie sie es gewohnt sind, und damit den Anleitungen ihres inneren Tyrannen weiterhin Folge zu leisten. Aber lass uns von der Metapher der Bushaltestellen und Reisen in den vermeintlichen Osten zu einem realistischen Beispiel wechseln, um zu verdeutlichen, wie es im echten Leben aussieht, wenn jemand an seiner Komfortzone festhält. Nehmen wir an, du stammst aus einer Familie, in der alle Mitglieder davon ausgehen, dass Geld schmutzig ist, weil es den Charakter verdirbt. Der familiäre allgemeingültige Glaubenssatz dazu könnte lauten: Wer reich werden will, muss ein egoistischer Mensch sein, der das System austrickst und sprichwörtlich über Leichen geht. Mit dieser Haltung aufzuwachsen hat wahrscheinlich dazu geführt, dass du nicht gerade wohlhabend geworden bist. Dafür wird dein innerer Tyrann schon gesorgt haben. Kommt nun jemand, der es gut mit dir meint, auf dich zu und sagt dir: Du, ich hätte da eine Idee, wie du zu mehr Geld kommen kannst. Was wird passieren? Du wirst ihm keinen Glauben schenken, sondern vermuten, dass er ein Schlitzohr ist und dich nur über den Tisch ziehen will. Wie solltest du auch anders darüber denken, wo dir dein innerer Tyrann Zeit deines bisherigen Lebens eingesagt hat, zu Geld komme man nur durch linke Machenschaften und Betrügereien? Du wirst dir deshalb einen Impuls antrainiert haben, der gewährleistet, dass sich in dir alles zusammenzieht, sollte jemand mit einem solchen Vorschlag auf dich zukommen, damit nichts zu dir durchdringen kann, was dein bestehendes Weltbild, an dem dein innerer Tyrann so fleißig gebastelt hat, erschüttern könnte. Anderer, ähnlicher Fall. Jemand hat eine Firma und die läuft nicht gut. Rät ihm dazu ein Freund oder Coach: Ändere das System oder lass es gehen. Wird er aus dem Stand heraus Gegenargumente haben? Ja, aber ich habe doch gerade meine letzten 20.000 Euro in mein Geschäft investiert. Wenn ich jetzt zusperre, um etwas komplett anderes zu machen, dann ist dieses Geld für immer verloren. Folglich hält er daran fest. Er bleibt an der Haltestelle stehen und wartet weiter auf den Bus. Ist jemand starker Raucher, so wird er an einer Zigarette ziehen wollen, wann immer er einen Arbeitsprozess eröffnet oder beendet, wann immer er sich eine Pause gönnen oder sich entspannen will, ungeachtet dessen, dass eine Zigarette viele Stoffe beinhaltet, die toxisch sind und damit den Körper unter Stress versetzen, aber keinen einzigen, der beruhigend wirken könnte. Sogar falls ihm irgendwann klar werden sollte, dass diese Angewohnheit ihn krank machen oder frühzeitig zum Tod führen könnte, wird es sich für ihn vergleichsweise sicherer anfühlen, an einer Zigarette zu saugen, als es nicht zu tun, weil ihn sein innerer Tyrann schön brav auf dem Teppich der Komfortzone behalten will. Das gleiche gilt für einen Workaholic, dessen Droge nicht das Nikotin, sondern das Dopamin ist. Verbietet man ihm, so richtig viel zu arbeiten, fühlt er sich bereits bei der Vorstellung davon schon im Mangel. Dabei übersieht der innere Tyrann etwas Essentielles. Der Meister ist öfter gescheitert, als es der Schüler je probiert hat. Stellen wir einen selbstbewussten, proaktiven Womanizer einem Mann gegenüber, der Angst hat, Frauen anzusprechen. Welcher von beiden wird häufiger abgewiesen worden sein? Selbstverständlich hat der Frauenschwarm mehr Körbe bekommen als der Schüchterne, der findet, er habe kein Glück beim anderen Geschlecht. Der Erfolgreiche hingegen ist oft das Risiko eingegangen, von einer Frau abgelehnt zu werden. Je häufiger wir bereits eine angstmachende Situation bewältigen konnten, je öfter wir nach dem Scheitern wieder aufgestanden sind, je mehr wir uns mit unseren Ängsten und Unsicherheiten auseinandergesetzt haben, desto besser können wir im Hier und Jetzt mit allen Schwierigkeiten umgehen, auf die wir treffen. Pleiten, Pech und Pannen pflastern den Weg zum Erfolg. Sie machen uns stärker. Durch sie entwickeln wir uns. Es ist daher notwendig anzuerkennen, dass das Leben nicht ohne Stolpersteine auskommt und dass das nichts Schlechtes, sondern etwas Gutes ist. Übrigens werden Menschen mit der Zeit von ihren negativen Gefühlen abhängig. Wütende werden wütender, Traurige werden trauriger, weil dieser Hormoncocktail abhängig macht. Menschen tun leider im Normalfall nicht, was gut für sie wäre, sie tun, was sie kennen und können. Aus diesem Fokus entstehen auch ihre Emotionen und aus diesen Emotionen, dem erwähnten Hormoncocktail, leiten sie Handlungen ein, die irgendwann zur Gewohnheit, dem Lieblingscocktail, werden und das wird schließlich ihr Leben. Darum gilt es, sich einen gewinnbringenden Ersatz für diese Hormone zu suchen und das ist nur außerhalb der Komfortzone möglich. An ihrem Rand stehen Schilder mit Aufschriften wie: Ich habe zu wenig von meinen Eltern bekommen. Mein Vater hat alles falsch gemacht. Meine Mutter war nie für mich da. Oder ich hatte keine schöne Kindheit. Außerhalb deiner Komfortzone stehen Schilder mit besseren Aussagen darauf, mit Aufschriften, die dich im Leben weiterbringen werden. Warum sich dein innerer Tyrann bei dir so wohl fühlt? Weil zu leiden auf den ersten Blick einfacher ist, als etwas zu lösen, ist es für Menschen also schwierig, sich zu verändern, was der innere Tyrann für sich zu nutzen weiß. Doch es gibt noch einen weiteren Grund, warum Veränderung so selten passiert. Es ist verdammt schwierig, sich selbst neu zu erfinden, während einem Menschen dabei zusehen, die einen gut kennen. Gehen wir einmal davon aus, du kommst aus der Gruppe der übergewichtigen Menschen. Dein Vater ist zu dick, deine Mutter ebenfalls. Zusätzlich schleppen deine Schwester sowie dein Bruder zu viele Pfunde mit sich herum. Und ihr tut, was Übergewichtige eben tun. Ihr sitzt am Abend zusammen auf der Couch und esst. Spürst du nun eines Tages einen Leidensdruck und offenbarst deinen Familienmitgliedern: Wisst ihr was? Nichts schmeckt so gut, wie sich fit zu fühlen. Deshalb werde ich ab sofort ins Fitnesscenter gehen und meine Ernährung umstellen. Dann werden sie, weil sie ebenfalls ihre inneren Tyrannen in ihren Köpfen haben, die verhindern wollen, dass sie sich verändern, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht auf deinen Zug aufspringen, sondern eher bei jeder Gelegenheit Einwände wie: Aber geh, die Oma hat Geburtstag, da kannst du doch schon ein Stück Torte essen, vorbringen. Das macht es herausfordernder für dich, dran zu bleiben und durchzuhalten. Ähnlich wird es ablaufen, solltest du zur Gruppe der Raucher gehören und dir vorgenommen haben, deine Sucht zu besiegen. Die Menschen in deiner nächsten Umgebung werden dir nur in Ausnahmefällen unterstützend zur Seite stehen. Auch wenn es um subtilere Themen geht, wirst du auf Widerstand im Außen stoßen. Erzähl mal deinem Partner, du hättest deine Meinung über eine bestimmte Sache geändert, die ihn mit betrifft. Das wird ihm nicht besonders gefallen. Warum ist das so? Weil Kontinuität in unserer Gesellschaft positiver bewertet wird als Veränderung. Zusätzlich hat die Gruppe derer, mit denen du dich umgibst und denen du dich zugehörig fühlst, massive Auswirkungen auf dich und dein Leben. Immer wieder zeigt sich etwa: Du wirst den Durchschnitt dessen verdienen, was deine 5 besten Freunde an Gehalt bekommen. Das ist zumindest bei vielen Menschen der Fall und liegt simpel gesagt am Gruppengewissen. Es würde, freilich unbewusst, ein schlechtes Gewissen verursachen, wenn es dir besser ginge als all deinen Freunden. Daraus ergibt sich: Menschen, die dich lieben, werden folglich nicht sofort mit Applaus reagieren, wenn du dich aus deiner Komfortzone bewegst und ein unbekanntes Verhalten an den Tag legst, um die beste Version deiner selbst zu werden. Immerhin könnte deine Veränderung dazu führen, dass du den Clan verlässt, und das will keiner, weil das gemeinsam festgelegte Verhalten die Gruppe stärkt. Schneidet innerhalb der Mafia jemand einem anderen den Finger ab, wird etwas anderes passieren, als wenn das in einer normalen Familie geschieht, weil jede Gruppe ihre individuellen Regeln hat. Daher muss eine Frau, die nach 20 Ehejahren und dem 10-jährigen Dasein als Hausfrau plötzlich beschließt, eine Ausbildung zu machen, um in weiterer Folge ihr eigenes Geld verdienen zu können, damit rechnen, dass ihre Familie davon nicht begeistert sein wird. Die Kinder werden sich womöglich beschweren, dass nun nicht mehr regelmäßig das fertige Essen auf dem Tisch stehen wird, Und der Ehemann stößt sich vielleicht an der Vorstellung, seine Frau könnte im Rahmen dieser Fortbildung attraktive Kollegen haben, die ihm seinen Platz streitig machen wollen. Selbst wenn die Umsetzung ihrer Pläne dazu beitragen würde, dass sie sich erfüllter, selbstständiger und glücklicher fühlt und diese neue Energie positiv zurück in ihre Familie bringen könnte, muss sie zunächst damit rechnen, dass ihr Vorhaben auf Ablehnung stoßen wird. In manchen Fällen führt eine solche Veränderung sogar zur Trennung, weil es alle Beteiligten innerhalb eines Systems betrifft, wenn einer nicht länger auf seinen inneren Tyrannen hören und sich nicht mehr an die gemeinsamen Regeln halten möchte. Nicht jeder Partner kommt damit, sieht das als Gelegenheit, sich selbst und die Liebesbeziehung ebenfalls auf eine höhere Ebene zu bringen. Viele stellen sich hingegen quer und wollen nicht akzeptieren, was da passiert. Weil wir das tief in uns spüren oder Ähnliches bereits im Kleinen erlebt haben, tun wir uns ebenso schwer, uns auf die Reise der Veränderung einzulassen. Das ist absolut verständlich, denn wer will schon seine Familie vor den Kopf stoßen, Freunde oder andere Lebensmenschen verlieren? Versuch dir als Vorbereitung auf den Prozess der Veränderung folgende Fragen ehrlich zu beantworten. Welche Menschen könnten deinen Erfolg unabsichtlich verhindern wollen? Welche Menschen in deinem Umfeld könnten deinem Erfolg möglicherweise zuträglich sein oder dich gar aktiv fördern? Mit den Antworten auf diese Fragen bist du gewappnet, sollte es tatsächlich Schwierigkeiten geben. Du kannst Freunden oder Familienmitgliedern, von denen du weißt, dass sie dich nicht verstehen werden, im Vorfeld sagen: Ich brauche jetzt ein bisschen Zeit für mich selbst, weil ich da einige Dinge für mich klären und angehen möchte, damit sie wiederum darauf vorbereitet sind. Sobald du sattelfest in deinem neuen Verhalten bist, wirst du mit Widerstand umgehen können und nicht mehr so schnell umfallen. Und sollten sie später sehen, wie gut dir deine Veränderung getan hat, lassen sie sich im besten Fall davon inspirieren. Nun wird auch klar, warum dein schlechtes Gewissen selten aus dir selbst kommt, sondern aus dem Dunstkreis der Menschen, denen du dich zugehörig fühlst. Wenn du Schuldgefühle aufgrund deiner Veränderung haben solltest, dann liegt das mit hoher Wahrscheinlichkeit genau an der eben beschriebenen Tatsache, dass die Menschen, die dich lieben, aber nicht unbedingt deinen Erfolg unterstützen, versuchen werden, dich zurückzuhalten und vom neuen Weg abzubringen. Deshalb fühlt sich dein innerer Tyrann wunderbar aufgehoben und geschützt, weil er gelernt hat, sich darauf verlassen zu können, in deinem Inner Circle große Unterstützer zu haben. Nicht nur er möchte eine positive Veränderung verhindern, sondern ferner die Menschen in deinem nächsten Umfeld. Entwicklung ist so betrachtet nicht unbedingt eine Sache, die dich in Bezug auf dich selbst und dein Leben sicherer macht, jedenfalls nicht sofort. Je höher du stehst, desto deutlicher siehst du, wie herausfordernd es ist, sich gegen das allgemeingültige Verhalten einer Gruppe zu bewegen und wo dein Horizont begrenzt ist, weil durch eine positive Veränderung ein Dazulernen auf dem einen oder anderen Gebiet oft sichtbar wird, was du alles noch nicht weißt. Dieses Erkennen kann dich zunächst unsicher machen. Dein Glücklichsein und die Sicherheit deines Lebens sind davon abhängig, wie viel Unsicherheit du komfortabel aushalten kannst. Für dein Glück ist es aber essentiell, dich vor Entwicklung nicht zu verschließen. Darum stell dich darauf ein, dass dein innerer Tyrann dir Hindernisse in den Weg legen wird, andere nicht unbedingt mit einem »Bravo« reagieren werden und du mit Neid und Missgunst konfrontiert werden könntest, sobald du deine dich limitierende Identität hinter dir lässt. Unter Umständen wird es notwendig sein, deinen gesamten Freundes- und Bekanntenkreis genauer unter die Lupe zu nehmen und ein neues Auswahlverfahren zu starten. Natürlich kannst und musst du dir nicht bei jeder Veränderung neue beste Freunde suchen, aber die eine oder andere Person solltest du dir zuliebe eventuell zurücklassen. Was meinen wir damit? Dich am Wochenende mit deiner unglücklichen Single-Freundin zu treffen, die ständig nur auf Männer schimpft, wird dich deinem Beziehungsglück nicht näher bringen. Solltest du beispielsweise jemanden kennenlernen, der potenziell als Partner für dich passen könnte, helfen dir Sprüche ihrerseits wie: Aber pass auf, du weißt ja, wie die Männer sind, sie sind alle gleich. Er wird dir letzten Endes das Herz brechen, wenig weiter. Die Erkenntnis könnte sein: Sie ist vielleicht niemand, der das, was du dir für dich wünschst, nährt, sondern eher verhindert. Aber nicht, weil sie ein bösartiger Mensch wäre, sondern weil sie sich in Bezug auf jemanden, der sich entwickeln will, unsicher fühlt. In einer solchen Situation musst deshalb du selbst für dein Dranbleiben sorgen und womöglich funktioniert das nicht, ohne eine Zeit lang auf Abstand zu gehen. Zumindest so lange, bis sie so weit ist, mitzuziehen und sich ebenfalls zu verändern. Mit den Wölfen zu heulen ist zwar angenehm, macht dich aber nicht glücklich. Wenn nun schon Menschen, die dir wohlgesonnen sind, Einwände gegen deine geplante Veränderung haben, wie wird das erst bei Fremden sein, die den überwiegenden Teil der Weltbevölkerung ausmachen? Mach dir bewusst, je glücklicher, selbstbestimmter und erfolgreicher du wirst, desto eher wirst du ein Feindbild für viele werden, weil sie sich neben dir klein, näher fühlen könnten. Denn obwohl wir längst wissen, dass die Wurzel jeder Unzufriedenheit im Vergleich zu finden ist, vergleichen sich Menschen einfach ständig mit anderen. Ja, es gibt auch Zeitgenossen mit innerlicher Größe, die sich durch deine Veränderung wachgerüttelt fühlen und dir nacheifern werden. Der Großteil der Personen, denen du begegnen wirst, könnte allerdings anders damit umgehen. Wenig hilfreich in Bezug auf mögliche Veränderung ist es außerdem, dass wir grundsätzlich unseren Trieben entsprechend agieren, essen, schlafen, unser großes und kleines Geschäft verrichten, Sexualität leben und fortpflanzen wollen und uns von den anderen Säugetieren lediglich unterscheidet, dass wir uns über unsere Gedanken Gedanken machen können. Genau in diesem Unterschied liegt unsere wichtigste Ressource und Fähigkeit. Wir können eine neue Meinung annehmen, wir können uns verändern. Um das zu veranschaulichen, dein Gehirn hat nur ungefähr 2% deines Körpergewichts, verbraucht aber 20% deines Sauerstoffs. Was in deinen Gehirnwindungen vor sich geht, hat demnach durchaus Sinn. Vollziehst du allerdings unkontrolliert und automatisiert das, was das Gehirn seiner Natur entsprechend gern tut, nämlich deinen Fokus auf Angst auszurichten, anstatt dafür zu sorgen, dass du für dich glücksbringend handelst, dann findest du dich in Mustern wieder, die dich in deiner Komfortzone bleiben lassen, aber dich nicht dauerhaft glücklich machen werden. Die wichtigste Information dazu lautet: Dein Gehirn ist nicht dafür gemacht, für dein Glück zu sorgen, sondern für dein Überleben. Deshalb hat es dein innerer Tyrann von Anfang an so einfach gehabt. Immerhin verfolgt er dasselbe Ziel. Wenn du nicht länger leiden, sondern deine Probleme lösen willst, wenn es dir ernst damit ist, glücklicher werden zu wollen, musst du deinen inneren Tyrannen und mit ihm all seine Follower, wie im oben genannten Beispiel die betreffende Freundin mit dem negativen Männerbild, mundtot machen. Nur so kann sich etwas verändern, womit wir wieder bei deiner Komfortzone wären, die du ebenfalls verlassen wirst müssen, um dich von deiner dich limitierenden Weltanschauung zu befreien, die dir dein innerer Tyrann aufgezwungen hat. Damit du lernst, außerhalb dieser Komfortzone zu leben, die er für dich geschaffen hat, musst du sie in einem ersten Schritt verlassen, um dich in der Welt außerhalb des Teppichs zurechtzufinden. Die Komfortzone bietet, wie das gewohnte Umfeld, natürlich auch Vorteile. Erhalten Menschen eine medizinische Diagnose für ihr Problem, etwa ich bin bipolar oder ich bin depressiv, dann bekommen sie damit wenigstens eine Erklärung, warum sie sich fühlen, wie sie sich fühlen. Vielleicht gewinnen sie damit sogar Aufmerksamkeit oder gar Zuwendung von anderen. Deshalb bleiben sie nachvollziehbarerweise lieber in ihrer Komfortzone und unter ihresgleichen, als beides zu verlassen und damit zu riskieren, all das Gute daran zu verlieren. Fest steht allerdings, nur wenn du immer wieder über deine Grenzen gehst, kann dieser neue Bereich langsam zu deiner Komfortzone werden, und diesmal würde es sich um eine von dir selbst gewählte handeln, sofern du deinen inneren Tyrannen nicht hast mitentscheiden lassen. Der Weg dorthin ist ein steiniger, der dir Mut und Durchhaltevermögen abverlangt, da du völliges Neuland betreten und dich vom Gewohnten verabschieden musst. Aber du hast das mindestens schon einmal erfolgreich geschafft, denn unser Leben beginnt mit dem Verlassen der Komfortzone. Jeder Säugling muss sich aus dem Mutterleib durch einen engen Geburtskanal aus der bekannten, warmen Umgebung drücken, in eine ungewisse, kalte, graue Welt. Dieser Weg ist mit Schmerzen verbunden, weil es eine Menge Widerstand gibt und erst dann entsteht eine neue Art von Leben. Im Bauch der Mutter hat ein Baby kein Konzept davon, was Eltern sein sollen, und sofort nach der Entbindung muss das gerade noch durch die Nabelschnur mit der Mutter verbundene Neugeborene lernen, selbstständig mit seinen Lungen zu atmen, um zu überleben. Was könnte heftiger sein als dieses erzwungene Verlassen der ersten Komfortzone, die ein menschliches Wesen kennengelernt hat? Warum dich die Endlichkeit des Lebens irritiert? Neben der Geburt gibt es eine zweite Lebenssituation, in der wir einen unwiderruflichen Schritt über eine Grenze machen. Beim Sterben. Wenn wir uns von dieser irdischen Welt verabschieden, verlassen wir unsere gewohnte Komfortzone für immer. Der Tod ist ein Fakt. Dessen ungeachtet versuchen wir in unserer westlichen Kultur ein Leben lang, ihn zu verdrängen, nicht auf diese Tatsache hinzuschauen, dieses Thema auszublenden. Dabei gibt es keinen besseren Coach als den Tod. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass unser Leben endlich ist und deshalb mit Sicherheit eines Tages enden wird, könnten wir nämlich glasklar erkennen, was wesentlich ist und was nicht. Diesem Gedankengang wollen wir dennoch ausweichen, weil wir nicht gelernt haben, konstruktiv damit umzugehen. Dabei gäbe es andere Wege. Es gibt Kulturen, in denen die Menschen den Tod willkommen heißen und zelebrieren, ja sogar ein großes Fest feiern, nachdem jemand aus ihrer Mitte gestorben ist. Sie feiern buchstäblich so laut, dass der Verstorbene hören kann, wie gut es weitergegangen ist. Für sie ist der Tod zwar das Ende des Lebens, nicht aber gleichzeitig das Ende der Beziehung zu einem Menschen. Der Umgang mit Trauer und Verlust in solchen Kulturen ist ein komplett anderer als bei uns, wo wir das Gefühl haben, am Abgrund zu stehen, wenn jemand, den wir lieben, oder wir selbst, dieses Leben verlassen muss. Und so wehren wir uns gegen die Auseinandersetzung mit der Endlichkeit des Lebens, und das tun manche so lange, bis es zu spät ist. Denn das Naturgesetz ist ein unausweichliches: Der Preis fürs Leben ist das Sterben. Das gleiche Prinzip gilt für alle Lebensbereiche. Der Preis für Liebe ist Liebeskummer. Der Preis für das Gute ist das Schlechte. Der Preis fürs Helle ist das Dunkle. Nimmst du das eine, musst du auch das andere nehmen. Wenn du die negativen Anteile einer Person oder einer Situation nicht annimmst, hast du ein Problem, weil das Leben nun mal in dieser Dualität aufgebaut ist und wir so gesehen gar nicht auskönnen. Lehnst du somit diesen Ist-Zustand ab, dann lädst du damit deinen inneren Tyrannen ein, sich in deinem Kopf und deiner Gedankenwelt laufend breiter zu machen. Die Wurzel des Übels: Wir wollen uns stets nur mit den hellen Seiten beschäftigen, mit dem Angenehmen. Wir wollen den Schmerz nicht spüren, wir weigern uns, das Dunkle anzuerkennen, weder in uns selbst noch in anderen. Vermeidest du aus dieser Haltung heraus auf die Schattenseiten, auf das Leid, auf den Kummer zu schauen, so führt das auf Dauer zu einer Vormachtstellung deines inneren Tyrannen, weil du ihn dadurch darin nährst, dir einzuflüstern, ständig zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Die Wahrheit ist aber, dass das eine zum anderen gehört und die beiden eins sind. Für alles gilt: Es ist, was es ist, nicht mehr und nicht weniger. Wer der Versuchung erliegt, die eine Seite der Menschen und Begebenheiten unablässig auszublenden, wird sich unheimlich schwer tun, das Leben zu genießen. Wir wollen es deshalb nochmal auf den Punkt bringen: Die Angst vor dem Tod wird dich vielleicht nicht richtig leben lassen, aber sie wird nicht verhindern, dass du stirbst. Dieses Prinzip zieht sich durch sämtliche Lebenslagen. Ein Spitzensportler etwa muss die Misserfolge mitkaufen, muss fähig sein zu verlieren. Andernfalls wird er kein dauerhaft erfolgreicher Sportler, weil eben beides dazu und zusammengehört: Erfolg und Misserfolg, Licht und Schatten. Genauso sieht es für Firmengründer aus. Der Preis fürs Unternehmertum sind Pleiten, Pech und Pannen. Darum ist es in unserer fehlerunfreundlichen Gesellschaft eine immens große Herausforderung, sich in die Selbstständigkeit zu wagen, weil die Menschen unseres Kulturkreises ständig Angst haben, Fehler zu machen oder zu scheitern. Um auch einen privaten Bereich heranzuziehen: Der Preis, einen Partner fürs Leben zu finden, ist möglicherweise abgelehnt zu werden. Du kannst jedoch nur im Meer der Liebe schwimmen, sofern du die Angst vor dem Ertrinken hinter dir lässt. Mit Ertrinken ist in diesem Fall freilich der Verlust gemeint, das Verlieren des anderen, der Liebe, der Beziehung. Erst wenn du die Liebe verlieren kannst, ist es dir möglich, dich in diesem Gefühl und in einer Partnerschaft zu verlieren und folglich alles zu gewinnen. Schwimmen, ohne nass zu werden, ist nämlich unmöglich. Um noch besser zu verstehen, worum es uns hier geht, folge diesem Gedankengang. Wir haben eine gewisse Lebensspanne, die mit unserer Geburt beginnt und mit unserem Tod endet. Auf der Strecke dazwischen, die unser Leben ausmacht, erfahren wir mehr oder weniger Einschneidendes. Das sieht naturgemäß bei jedem anders aus, aber klischeehaft klassische Ereignisse sind Schulabschluss, Heirat, Karrieresprung, Hausbauen. Und dazwischen gibt es unter Umständen einige negative wie Krankheit, Entlassung, Arbeitslosigkeit, Verlust von Besitz oder noch Schlimmeres. Viele Menschen erleben die Spanne zwischen Geburt und Tod hauptsächlich in diesen, nennen wir sie neudeutsch Events. Für sie lautet die unbewusste Formel, das Leben ist gleich Events. Die aussagenlogische Folgerung daraus, wenn du tolle Höhepunkte hast, hast du ein ebenso tolles Leben. Diesen Irrtum möchten wir hier aufklären. Das Leben ist nicht gleich Events, sondern das Leben ist gleich Emotion. Leben ist nicht, was passiert, wenn wir beim nächsten positiven Event angekommen sind. Leben ist, was auf der Strecke dorthin passiert. Und wie sich unser Leben für uns anfühlt, ist nicht vorwiegend von diesen einzelnen Events abhängig, sondern davon, wie wir sie bewerten. Das ist natürlich insofern problematisch, als jemand eben vorwiegend positive oder vorwiegend negative Events in seinem Leben wahrnimmt, beziehungsweise sie als solche bewertet, je nachdem, worauf sein innerer Tyrann programmiert ist. Denn es geht stets nur darum, wie wir uns, wobei auch immer, fühlen, in jeder Sekunde unseres Lebens. Egal, was wir tun oder was uns widerfährt, ob wir jemanden heiraten, uns scheiden lassen, ob wir ein teures Auto kaufen oder das schicke Penthouse mieten, ob wir eine neue Arbeitsstelle antreten oder uns um eine Gehaltserhöhung bemühen. Wir tun alles für eine Emotion, um uns auf eine bestimmte Art und Weise zu fühlen. Aus diesem Grund geht es eben unterm Strich nur um eine Frage. Managst du deinen inneren Tyrannen oder managt er dich? Die Buddhisten unterscheiden diesbezüglich im übertragenen Sinne zwischen reitest du den Tiger oder reitet der Tiger dich. Das meint nahezu dasselbe. Menschen, die sich als Opfer ihrer Lebensumstände empfinden, haben einen Tyrannen in ihrem Kopf, der dafür sorgt, dass sie sich irgendwann willenlos aufgeben. Unserer Erfahrung nach betrifft das die meisten Menschen in unseren Breitengraden. Solche Menschen werden von ihrem inneren Tyrannen getrieben, befinden sich gefühlt immer auf der Suche nach etwas. Sei es das neueste Smartphone-Modell oder ein prickelndes sexuelles Abenteuer, und verschieben das Glück auf den nächsten Urlaub oder das Lebensziel auf die Pension. Jeder, der einem solchen inneren Tyrannen unterworfen ist, leidet in Wahrheit. Und das wird so bleiben, sofern er sich nicht gegen ihn auflehnt und das Ruder selbst in die Hand nimmt. Denn wer nichts verändert, für den wird sich nichts ändern. Teil 2. Dürfen wir entlarven? Die Marionette deines inneren Tyrannen. Wie dein innerer Tyrann über dein Glück bestimmt. Dein innerer Tyrann verleitet dich dazu, grundsätzlich in einer falschen Reihenfolge zu denken. Ich verhalte mich auf eine Art und Weise, um etwas Bestimmtes zu erreichen, und dann fühle ich mich so, wie ich es mir wünsche. In Wirklichkeit ist es andersherum. Du hast ein Gefühl, aus dem heraus du ein gewisses Verhalten an den Tag legst, das dazu führt, dass du etwas Bestimmtes erreichst. Sehen wir uns das genauer an. Das, was du in Bezug auf jede erdenkliche Situation in deinem Leben als wahr anerkennst, entspringt vorwiegend den Beeinflussungen durch deinen inneren Tyrannen. Er legt diverse Filter über deine Wahrheit, die dir das Leben erschweren und dafür sorgen, dass du dir und deinem Glück regelmäßig selbst im Weg stehst. Diese Filter werden wir uns nun eine nach dem anderen vornehmen. Erster Filter: Der Zustand, in dem du dich befindest. Es macht einen Unterschied, ob du ein Gespräch mit deiner Chefin, einem Kunden, deinem Partner oder einem Elternteil wütend, gestresst und emotional aus dem Eck herausführst oder entspannt, gelassen und zuversichtlich, dass etwas Gutes dabei herauskommen wird. Dabei ist die eigene Verfassung sogar wertvoller als jede Strategie, denn nur in deinem bestmöglichen Zustand kannst du das Beste erreichen. Zweiter Filter: Die Interpretation deiner bisherigen Erfahrungen. Wahrscheinlich denkst du in folgender Kausalitätskette: Weil ich das und das erlebt habe, geht es mir heute so und so. Die wichtige Erkenntnis: Das stimmt nicht. Nicht jeder, dem Ähnliches widerfahren ist, hat dasselbe wie du daraus gemacht. Es könnte dir folglich heute trotz deiner Erfahrungen ganz anders, besser wie auch schlechter gehen. Dritter Filter: Was du für möglich und für nicht möglich hältst. Was du dir selbst und anderen Menschen zutraust, treibt dich im Leben in eine bestimmte Richtung. Wenn dir jemand etwas sagt, das du nicht glaubst und nicht annehmen kannst, weil es dein dir von deinem inneren Tyrannen gezeichnetes Weltbild erschüttern würde, sorgt er dafür, dass du dich dieser Information gegenüber verschließt. Du entscheidest somit nicht wirklich selbst. Mithilfe dieser Filter hat dein innerer Tyrann bis heute größere Veränderungen in deinen Lebensmustern sabotiert. Deine Befindlichkeit, die Interpretation deiner bisherigen Erfahrungen und das, was du für möglich und unmöglich hältst bzw. dir und anderen zutraust, stehen dir im Weg, indem sie verhindern, dass du offen für eine neue Wahrheit bist. Inwieweit deine vergangenen Erlebnisse dein heutiges Leben tatsächlich beeinflussen, werden wir jetzt genau durchleuchten. Du lernst nur, wenn es weh tut. In deiner Vergangenheit ist bestimmt das eine oder andere vorgefallen, das dich bis zum heutigen Tag belastet. Beispielsweise wurdest du gekündigt und bist deshalb nach wie vor wütend und gekränkt, oder du wurdest von deinem Partner verlassen und bist nachhaltig enttäuscht und verletzt. Sollte das nun schon einige Monate oder gar Jahre her sein, aber du leidest immer noch darunter, so hast du das Erlebnis nicht gänzlich verarbeitet oder die Person noch nicht losgelassen, in die du verliebt warst. Was dich an das Geschehnis oder den Menschen bindet, ist konkret Ärger, Wut, Traurigkeit, Furcht oder Schuld. Damit lässt es sich nicht gerade leichtfüßig in die Zukunft gehen. Möglicherweise fehlt dir dadurch auch die Lernerfahrung aus dieser vergangenen Situation. Das ist immer dann der Fall, wenn du deinen eigenen Anteil am Geschehen noch nicht annehmen wolltest, durch die negativen Empfindungen an die Person, die dir das angetan hat, gebunden bist und nicht hinschauen kannst auf deine Mitverantwortung, sondern den anderen als alleinig Schuldigen verteufelst. Wir reflektieren nicht, bis wir es müssen. Und das ist dann mit Schmerz verbunden. Schmerz ist immer ein Anzeichen dafür, dass etwas nicht stimmt. Deshalb setzen sich viele erst mit sich und ihrem Eigenanteil an ihren Problemen auseinander, wenn sie psychisch am Boden liegen und spüren, dass es so nicht weitergehen kann. Gerade im Bereich der persönlichen Beziehungen bist du aber nur gescheitert, wenn du die Lernerfahrung daraus nicht mit in dein weiteres Leben nimmst. Ist jemand etwa in jeder Partnerschaft aufs Neue eifersüchtig und wird irgendwann tatsächlich betrogen, birgt das die Gefahr, dass sich dieses Muster von Paarbeziehung zu Paarbeziehung zieht und mehrfach wiederholt, bis der dahinterliegende Glaubenssatz, den der innere Tyrann ständig von sich gibt, erkannt und aufgelöst werden kann, damit das daraus resultierende Muster gelöscht wird. Gelingt es Menschen, jemanden oder eine Situation loszulassen, dann haben sie die Lernerfahrung daraus identifiziert, dankbar angenommen und damit dem Negativen eine positive Bedeutung gegeben. Dadurch wird es machbar, das Vergangene ziehen zu lassen und ohne das alte Muster in die Zukunft zu gehen. Ohne Ärger, Wut, Traurigkeit, Furcht oder Schuld verstummt der innere Tyrann, weil es nichts gibt, wovor sein Schützling gewarnt oder beschützt werden müsste. Die zentrale Frage im oben genannten Beispiel dazu lautet: Was wäre besser, als eifersüchtig zu sein und Angst zu haben, betrogen zu werden, damit ich Treue in mein Leben ziehen kann? Dazu später mehr. Die tragischsten Ereignisse bergen die größten Lernerfahrungen. Wenn du durch das Tal der Tränen gehen musstest, wird sich im Nachhinein herausstellen, dass das nicht der Stein war, der dich begraben hat, sondern die Stufe geworden ist, auf die du nun steigen kannst, weil du über dich hinausgewachsen bist und dich entwickelt hast. Schmerz und Begeisterung sind das Wasser in der Gießkanne für die Synapsen im Gehirn. Der Negativkreislauf der Angst. Aus Angst zu reagieren bedeutet, etwas abzuwehren und abzulehnen, anstatt es in Liebe anzunehmen. Liebe ist so gesehen eine Lebensphilosophie, ein geistiges, ethisches, spirituelles Konzept. Die Dinge und die Menschen so annehmen zu wollen, wie sie sind. Das haben wir allerdings nicht in die Wiege gelegt bekommen, weshalb es notwendig ist, einiges am bisher abgelaufenen System kritisch zu hinterfragen. Nicht nur, dass du, wie beinahe jeder von uns, mit hoher Wahrscheinlichkeit völlig unbewusst handelnde Eltern hattest, du hast zusätzlich die Erfahrung einer Schule des 20. Jahrhunderts gemacht. Diese Schule als Institution ist provokant gesagt nichts anderes als eine paramilitärische Einrichtung, die vorrangig dazu da ist, zu verhindern, dass der kleine Mann auf die Idee kommt, sich gegen die Obrigkeit aufzulehnen. In diesem Schulsystem werden Kinder nicht dazu erzogen, mündig, selbstständig, selbstbewusst, selbstsicher oder gar wirtschaftlich erfolgreich zu werden. Im Gegenteil geht es darum, alle Schüler auf ein Mittelmaß hinzutrimmen, auf eine Norm, die dazu dient, gute Staatsbürger aus ihnen zu machen. Und in diesem Bereich ist es nicht wichtig, glücklich zu sein, aber üblich, Angst zu haben. Unterm Strich wird in dieser Einrichtung dafür gesorgt, alle Nachwuchsbürger zu braven Soldaten zu erziehen, indem es um eine Erziehung zum allgemeinen Durchschnitt hingeht, die auf Eigenarten und Besonderheiten zu wenig Rücksicht nimmt. Was fehlt, ist die hinreichende Beantwortung der Frage, warum sie etwas lernen, und das Wecken von Neugier und Entdeckergeist. Autorität und autoritär sind unterschiedliche Dinge, wenn es im Krieg darum geht, dass ein »Alles hört auf mein Kommando« funktioniert, indem alle sofort rennen und keiner diesen Befehl hinterfragt. Doch in Friedenszeiten ist das weder wirtschaftlich noch entwicklungstechnisch förderlich. Die Führung als Chef gelingt besser, wenn wir Autorität beweisen, anstatt uns autoritär zu verhalten. Sinnvolle Aufträge zu erteilen vergrößert den eigenen und den Handlungsspielraum eines Auftragnehmers. Im Idealfall machen Menschen ihren Job nicht völlig talentfrei, sondern tun, was ihnen liegt und gefällt. In der Schule wird allerdings weitgehend unabhängig von Begabung und Interesse erzogen. Der Umgang mit Geld, Beziehungsmanagement und Gruppendynamik werden kaum bis gar nicht unterrichtet. Die künftigen Erwachsenen lernen zwar Formeln für Chemie, den Satz des Pythagoras und Wissensdetails, haben aber keine Ahnung, wie sie beziehungsfähig werden, eine erfüllte Partnerschaft führen und Kinder bestmöglich großziehen sollen. Selbstverständlich ist es wichtig, ein gemeinsames Werte- und Regelsystem zu kennen und sich auf ein gesellschaftliches Wohl zu einigen, Familienwerte, Firmenregeln, Landesgesetzgebung. Das wird aber nur funktionieren, sofern die Betroffenen wissen, warum etwas sinnvoll ist und wann es besser wäre, diese Regeln in Frage zu stellen und gegebenenfalls auch zu brechen. Never change a running system until you have to change it. Wir wissen jedenfalls längst, dass eine Schule anders aussehen müsste, um glückliche, selbstbestimmte Erwachsene hervorzubringen. Aber das ist ein Thema für ein eigenes Buch, weshalb wir an dieser Stelle zurück zum Ist-Zustand kommen. Der unglückselige Kreis rund um die Angst schließt sich, wenn wir uns vor Augen führen, dass deine Eltern dem gleichen, meist noch engeren System ausgeliefert waren und darum bereits ihren inneren Tyrannen mit sich herumschleppen mussten, bevor sie dich in die Welt gesetzt haben. Das hat sicherlich zum einen oder anderen Trauma in deiner Kindheit geführt, was einen fruchtbaren Nährboden für Angst und den inneren Tyrannen geboten hat. Wir haben weiter vorn schon erklärt, Ein Trauma manifestiert sich, wenn dir etwas passiert, womit du nicht gerechnet hast. Platt gesagt ist es kein Trauma für ein Kind, vom Vater für die schlechte Note auf die Schularbeit gescholten zu werden, sofern es damit rechnen konnte und darauf vorbereitet war. Kommt es aber nach Hause und muss grundlos bzw. ohne Vorwarnung eine Schimpftirade über sich ergehen lassen, so ist das eine traumatische Erfahrung, die im Langzeitgedächtnis bleibt, weil erinnert wird, was wehgetan hat. Dieser Vorgang ist nichts anderes als ein energiesparendes System des Gehirns, das unser Überleben sichert und damit unserem Schutz dient. Das bedeutet, dieses Kind wird ab diesem Moment sehr wahrscheinlich permanent auf der Hut sein, was selbstverständlich puren Stress für das Gehirn darstellt. Diese Traumata bilden die Basis dafür, dass der innere Tyrann wachsen, gedeihen und sich an jeder weiteren, das Trauma wiederholenden Erfahrung satt essen kann. Das Fatale: Je weiter die Erwartungshaltung einer Situation gegenüber und die dann eintretende Realität auseinanderklaffen, desto stärker wird das traumatische Erlebnis ausfallen. Und die meisten dieser Begebenheiten können wir nicht beeinflussen, weil das Leben nun mal tragische Geschichten schreibt. Wenn du etwa einen guten Freund hast und der völlig unvorhergesehen stirbt, ist das extrem traumatisch, auch noch im Erwachsenenalter, weil du nicht damit gerechnet hast. Musst du deinem Freund hingegen langsam beim Sterben zusehen, ist das ebenfalls furchtbar, keine Frage, aber du kannst dich Stück für Stück an den Gedanken gewöhnen, dass er bald nicht mehr da sein wird. Sein Tod bedeutet zwar dennoch einen Schicksalsschlag für dich, aber keinen, der mit einem Trauma einhergehen muss. Das Auseinanderbrechen einer Liebesbeziehung kann unter den Voraussetzungen der Formel für Traumata, Erwartungshaltung ist nicht gleich Realitätserfahrung, ebenfalls einen schweren Schock auslösen, der dem inneren Tyrannen dann Stoff fürs restliche Leben gibt. Hast du dich in der Sicherheit einer glücklichen Beziehung gewähnt, weil für dich alles eitel Sonne war, wird es traumatisch sein, sollte dein Partner dir wie aus dem Nichts offenbaren, er werde sich von dir trennen, weil er sich von dir entliebt und oder in jemand anderen verliebt hat. Erwachsene können aber grundsätzlich besser mit traumatischen Ereignissen umgehen als Kinder, weil ihnen klar ist, dass ihr Leben trotz des Schicksalsschlags weitergehen wird, was ein Kind noch nicht verinnerlicht hat. Löst etwa im Kindesalter ein kinästhetischer Reiz eine Emotion aus, die gemeinsam mit anderen Repräsentationssystemen reagiert, entstehen besonders tiefsitzende Traumata, die in weiterer Folge eine Phobie auslösen können. Das kann beispielsweise so ablaufen. Ein kleines Kind spielt auf dem Fußboden mit Bauklötzen. Im selben Raum hält sich auch der Hund der Familie auf, und weil Hunde das natürliche Bedürfnis haben, auf Menschen zuzulaufen, erst recht, wenn sie auf Augenhöhe sind, tut er genau das, was seiner Natur entspricht. Er läuft auf das Kind zu, springt ihm verspielt an den Beinen hoch, schlägt es vielleicht noch ungestüm ab, während die Mutter den Hund schimpfend und »Aus, geh weg!« schreiend hergelaufen kommt. Und schon ist die Hundephobie geboren. Warum? Weil dermaßen viele Sinne gemeinsam an dieser Situation beteiligt waren. Das Kind hat einen kinästhetischen, Berührungen und Abschlecken durch den Hund, einen olfaktorischen, den Geruch des Hundes, einen visuellen, den Anblick des Hundes und einen auditiven Reiz, das Geschrei der Mutter, gleichzeitig erhalten. Das ist ideales Futter für den inneren Tyrannen. Du kannst dir womöglich gar nicht vorstellen, was alles Angst in uns Menschen auszulösen vermag, einfach aufgrund einer solchen traumatischen Erfahrung. Um dir zu veranschaulichen, dass es praktisch nichts gibt, wovor Kinder keine Ängste entwickeln könnten, folgendes Beispiel. Ein kleiner Junge wird in einen Autounfall verwickelt, bei dem ein flacher Karton auf ihn fällt. In diesem Moment werden diese zwei Abläufe miteinander verknüpft und im Gehirn wird abgespeichert, flache Kartons können gefährlich sein. Die Konsequenz? Dieses Kind wird möglicherweise zu einem Mann werden, der panische Angst vor Pizzakartons hat. Diese Geschichte ist keine erfundene. Eine wichtige Lektion zum Wesen der Angst lautet: Alle Handlungen, die aus Angst entstehen, erzeugen immer nur mehr Angst. Unabhängig davon, ob sie einer guten Absicht entspringen oder nicht, es kann nichts Gutes dabei herauskommen. Darum ist es so wichtig, es sich zu einer Gewohnheit zu machen, bis der innere Tyrann sich vertreiben hat lassen, sich in jeder Situation des Lebens zu fragen, mache ich das jetzt aus Angst oder aus Liebe? Fakt ist, alles, wovor wir Angst haben, alles, wogegen wir kämpfen, alles, womit wir im Widerstand sind, wird größer. Auch wenn du dich gegen dich selbst und das, was du empfindest, wehrst, anstatt dich mit deinen Gefühlen anzunehmen, ist das nicht anders. Die betreffenden Gefühle werden mehr, werden stärker. Das kannst du dir vorstellen, als würdest du zunächst einen Gartenzaun errichten, um dich mit deinem Grundstück klarer von der Außenwelt abzugrenzen, weil du Angst davor hast, dass wildfremde Menschen durch deinen Garten spazieren könnten. Doch dann hast du den Eindruck, der Zaun wäre eigentlich zu wenig hoch, also lässt du eine Mauer an seiner Stelle bauen. Setzt du dich mit deiner Angst vor Eindringlingen nicht auseinander, wird dir die Mauer eines Tages gefühlt zu wenig Sicherheit bieten, weshalb du einen Wall hochziehen lässt, dem du einen Stacheldraht aufsetzt, durch den du irgendwann Strom schießt, damit nicht mal die Vögel aus dem Wald sich noch auf ihm niederlassen können. Was wird wohl zeitgleich jeweils auf der Gegenseite passieren? Wenn die Menschen und Tiere von außen beobachten, wie du dich und dein Haus immer stärker verbarrikadierst, wird in ihnen ebenfalls die Angst wachsen. Dieser Umstand folgt einfach dem Naturgesetz, dass alles, wogegen wir im Widerstand sind, größer werden muss. Auf unsere Gesellschaft umgemünzt sieht das so aus: Wir kämpfen gegen Drogen, wir kämpfen gegen Gewalt, wir kämpfen dagegen, dass Teenager Kinder kriegen, wir kämpfen gegen den Terror. Und all das wird unterm Strich mehr. Wir leben zudem in einer Kultur, in der versucht wird, Schmerz zu vermeiden. Das Schwierige daran: Ausschließlich im Schmerz und in der Liebe löst sich das Ego auf. Dadurch können wir in den Zustand gelangen, den die Buddhisten Erleuchtung nennen. Gehen wir liebevoll mit jemandem um, anstatt mit Angst auf ihn zuzugehen, kann ihn das mutig machen, sozusagen zum Mut ermutigen. Die weiteste Entfernung im menschlichen Körper ist die vom Kopf zum Herzen. Dazwischen liegen all unsere Blockaden. Alles, was wir ablehnen, alles, was wir abwehren, alles, was wir nicht wollen. Und genau dort entsteht all der Schmerz, den wir im Leben erleiden, beruflich wie privat, physisch wie psychisch, aber vor allem in der Beziehung zu uns selbst. Die Formel dazu ist ganz einfach: Alles, was du in dir selbst noch nicht annehmen konntest, kannst du auch im Außen nicht annehmen. Nochmals als Erinnerung: Alles, wogegen du im Widerstand bist, wird stärker. Die Sache mit der Selbstliebe. So traurig das klingen mag, für viele Menschen ist es die größte Herausforderung ihres Lebens, sich selbst anzunehmen und lieben zu lernen. Wer seine eigenen Schattenseiten nicht akzeptiert, einen bestimmten Teil an sich ablehnt, egal ob körperliche oder Charaktereigenschaften, der wird andere Menschen, die ihm diesbezüglich ähnlich sind und ihn an diesen missachteten Teil erinnern, ebenfalls ablehnen, nicht mit ihnen können. Alles, was dich trifft, betrifft dich. Alles, was dich am anderen stört, ist nur etwas, das dir deine eigenen Unzulänglichkeiten spiegelt. Dass das so bleibt, dafür sorgt dein innerer Tyrann, solange du es ihm erlaubst. Für alle Teile, die du an dir selbst noch nicht liebst, wirst du andere Menschen verurteilen, weil sie dir im Außen zeigen, was in deinem Inneren noch nicht sein darf. Darum ist es notwendig, auf diese Schattenseiten hinzuschauen, die Teil des größeren Ganzen sind, aber noch nicht zum Vorschein kommen dürfen, weil du es ihnen nicht erlaubst, weil du sie nicht haben, nicht anerkennen möchtest. Selbstverständlich ist das alles andere als einfach. Dieser Prozess des Annehmens ist sogar die Königsdisziplin der Persönlichkeitsentwicklung. Du darfst demnach geduldig mit dir sein. Ohne die Fähigkeit der Selbstliebe wirst du aber nie wirklich bei dir ankommen, sondern ewig von deinem inneren Tyrannen unterdrückt werden. Denn alles, wogegen du kämpfst, was du nicht sehen willst, was du nicht leiden kannst, was du unterdrückst, wird von seiner Energie her mehr werden und dich mit den Jahren immer stärker belasten. Es ist darum der wohl bedeutendste aller Schritte, dich auf die Selbstliebe einzulassen und diese Aufgabe mit der nötigen Vehemenz und Ernsthaftigkeit anzugehen. Dich selbst lieben zu lernen, wird dich nicht nur ausgeglichener und glücklicher machen, Es ist außerdem die Voraussetzung für deine Beziehungsfähigkeit und damit für eine erfüllende Partnerschaft, der wir uns an späterer Stelle noch eingehend widmen werden. Starte mit diesem wichtigsten aller Lernprozesse, indem du dich ausführlich mit folgenden beiden Fragen beschäftigst. Was liebe ich nicht an mir? Was hat dieser Anteil mir aber bisher Gutes gebracht? Danach beende diese Sätze für dich. Ich liebe mich, obwohl ich. Ich bin es wert, geliebt zu werden, auch wenn ich. Nachdem du die Antworten und Gedanken dazu verinnerlicht hast, darfst du aufhören, dich selbst für deine eigenen Unzulänglichkeiten zu verachten, zu hassen, zu schimpfen, abzulehnen und gedanklich zu prügeln und damit beginnen, dir selbst eine gute Freundin oder sogar Mutter zu sein. Vielleicht genau die, die du dir gewünscht hättest und nie hattest. Lerne durch das aktive Hinsehen auf dich als Ganzes deine Schattenseiten kennen und lerne sie anzunehmen. Auf Seite 197 im Übungskapitel findest du noch eine ausführliche Methode, Selbstliebe zu lernen. Vielleicht hilft dir auch diese Überlegung dabei. Sich selbst abzulehnen hat noch niemanden schöner, schlanker, fitter, beliebter, erfolgreicher oder gar glücklicher gemacht. Verurteilst du dich für deine Fehler, führt das im Gegenteil dazu, dass du dich innerlich unwohl und schwach fühlst, dass du dich zerrissen fühlst wegen dem, was du willst, aber nicht kannst, und dann können keine besseren Dinge daraus entstehen. Wer sich selbst liebt, den können andere gern haben. Je besser du mit dir selbst auskommst, desto weniger wirst du auf deinen inneren Tyrannen hören müssen. Und nebenbei wirst du nicht mehr darauf angewiesen sein, dass andere dich mögen. Ohne den Druck, everybody's darling sein zu wollen, wird es dir mehr und mehr gelingen, dein wahres Ich zu entdecken und es auch gut auszuhalten, wenn dich irgendjemand nicht leiden kann. Dein innerer Tyrann in sämtlichen Lebensbereichen. Wir haben weiter vorn bereits die unterschiedlichen Rollen besprochen, die du in deinem Leben einnimmst und spielst. Sie sind jenen eines Berufsschauspielers nicht unähnlich. Für jede einzelne gibt es ein Drehbuch, und der Souffleur in Gestalt deines inneren Tyrannen sagt dir leise die Passagen ein, wenn du einen Texthänger hast. Das Skript für jede Rolle hast du von klein auf gelernt und dir damit derart einverleibt, dass du tatsächlich glaubst, du bist diese Rollen. Darum ist es so wichtig, dass dir Folgendes klar wird: Du bist nicht deine Gedanken. Du bist nicht deine Gefühle. Du bist nicht deine inneren Rollen. Du bist nicht deine innere Stimme. Du bist nicht dein innerer Tyrann. Du bist lediglich die Wahrnehmung all dieser Dinge. Diese Wahrnehmung kannst du dir vorstellen wie die Software eines Computers, die irgendwann installiert wurde. Dein Programm, dein Skript, das dir dein innerer Tyrann vorspielt, bist nicht du. Diese Software enthält außerdem viele Fehler, wodurch du immer wieder die gleichen Verhaltensweisen an den Tag legst, in den gewohnten Mustern gefangen bleibst und dich jedes Mal ähnlich verhältst, weil dein innerer Tyrann dir das so einsagt und du wie in einem Impuls darauf reagierst. Das ist der Grund dafür, warum dir immer wieder dasselbe passiert. Ein Klassiker dieses Muster betreffend sind Menschen, die Zeit ihres Lebens an den falschen Partner, wiederholt an dieselben Männertypen, Frauentypen geraten. Was steckt hinter einer solchen angeblichen Pechsträhne aber wirklich? Jemand zeigt der betroffenen Person ein Thema auf, aber diese erkennt nicht, dass die Auswahl an Beziehungspartnern aus einer Angst heraus oder aus einem Muster aus der Vergangenheit mehrfach wiederholt wird, weil der innere Tyrann genau dafür sorgt, dass dieses Lebensthema sich regelmäßig bemerkbar macht. Das kann nur aufhören, wenn es bearbeitet und gelöst worden ist. Falls es dir ähnlich gehen sollte, ist es wichtig für dich zu realisieren: Wir bekommen Dinge im Leben so lange präsentiert, bis wir sie bemerken. Das gilt freilich für alle Bereiche, nicht nur für die Liebe. Die Beziehungsmuster sind bloß von außen betrachtet die auffälligsten. Im Folgenden werden wir uns darum die einzelnen Gebiete deines Lebens vornehmen, um dich noch tiefer in das System deines inneren Tyrannen eintauchen zu lassen, auf das du ihn immer besser durchschauen kannst. Every day's the same. Dein innerer Tyrann im Alltag. Du hast es gerade eilig, musst noch etwas aus der Bäckerei nebenan besorgen, stehst schon eine Weile an und wartest, bis du endlich dran bist. Da drängelt sich jemand vor, als gefragt wird, wer ist der Nächste bitte? Und schon fühlst du dich übergangen, benachteiligt und verärgert. Diese Empfindungen schleppst du vielleicht einige Stunden oder den ganzen Tag lang mit dir herum, denn dein innerer Tyrann sorgt dafür, dass dir zig ähnliche Situationen einfallen, in denen du schon mal übervorteilt wurdest. Oder du hast ein unangenehmes Gespräch mit einem Arbeitskollegen, in dem er dir, aus deiner Sicht ungerechtfertigt, etwas vorwirft. Sofort ruft dein innerer Tyrann viele weitere Momente aus deiner Vergangenheit ab, in denen du dich gekränkt hast, weil dir jemand Unrecht getan hat. Schmerzvolle Emotionen sind die unmittelbare Folge dieser Gedanken. Darum wollen wir uns nun gemeinsam ansehen, wie sich das in Zukunft anders gestalten lässt. Um deinen inneren Tyrannen zum Schweigen zu bringen, ist es notwendig, dorthin zu schauen, wo all dein Schmerz entsteht, wo deine Probleme ihren Ursprung haben. Wir haben bereits besprochen, solange du dich auf deine Ängste fokussierst, wirst du dich schlecht fühlen. All deine Schmerzen entstehen im Kopf. Es gibt drei Orte, an denen du dich gedanklich befinden kannst. In your mind, mittendrinnen, below mind, unter deinen Gedanken oder above mind, über deinen Gedanken. Direkt in deinem Kopf zu sein und in deine Gedanken so richtig einzutauchen, macht dich meistens unzufrieden. Es gibt da diesen Spruch, if you are in your head, you are dead. Wenn du in deinem Kopf bist, bist du tot, der das recht hart auf den Punkt bringt. Inmitten deiner Gedanken kannst du dich vor dem Monolog deines inneren Tyrannen nicht schützen, und das ist das Problem daran. Seine negativen Aussagen schleudern dich in dieser Position in eine gedankliche Abwärtsspirale, an deren unterem Ende du dich so richtig schlecht fühlen wirst. Du erinnerst dich an das Beispiel mit der Mutter des drogenabhängigen jungen Mannes? Am zunächst einfachsten entkommst du deinem inneren Tyrannen tatsächlich mit Hilfe von Alkohol und allen anderen Rauschmitteln, denn diese Substanzen bringen dich below mind. Das erklärt, warum es auf den ersten Blick für viele so verlockend ist, zu trinken oder Drogen zu nehmen, da sie unter diesem Einfluss praktisch unterhalb ihres Verstandes unterwegs sind. Es stimmt schon, das würde dich entspannter, offener, fröhlicher machen, weil du deinen inneren Tyrannen, der dich hemmt, schimpft, schwächt und belastet, von dort aus nicht mehr hören könntest. Es gibt allerdings eine nicht zu unterschätzende Schattenseite von Alkohol und anderen Drogen. Der Tyrann kommt mit doppelter Schlagkraft zurück, sobald sich deren Wirkung verflüchtigt. Auf Dauer wirst du folglich ganz und gar nicht glücklich sein können, wenn du dich auf diese Weise betäubst, sondern nur zusätzliche Probleme haben. Weil dein Schmerz erst durch deine Bewertungen entsteht und dieses Bewerten above mind aufhört, ist es wesentlich zielführender, dich für diesen Weg zu entscheiden. Auf der Metaebene wird dir bewusst, dass du nicht deine Gedanken bist, sondern nur das Wahrnehmen von ihnen. Mit diesem Abstand wirst du zum stillen Beobachter deiner Gedanken und hörst ebenfalls nicht mehr, was dein innerer Tyrann von sich gibt, aber ohne unangenehme Nachwehen zu riskieren. Das ist der Grund, warum auch hierzulande immer mehr Menschen die Meditation für sich entdecken, weil das eine der effektivsten Möglichkeiten ist, above mind zu erreichen. Dafür ist es wichtig zu verstehen, dass es beim Meditieren nicht darum geht, keine Gedanken mehr zu haben. Wer sich das als Zielvorstellung nimmt, wird recht schnell frustriert das Handtuch werfen. Das ist ein schier unmögliches Unterfangen. Es geht darum, die negativen Gedanken wahrzunehmen, zu bemerken, sobald sie kommen, sie dann anzunehmen und ohne sie zu bewerten weiterziehen zu lassen. Das kannst du dir vorstellen, als würdest du vom Ufer eines reißenden Flusses aus dessen Stromschnellen betrachten, ohne ins Wasser zu steigen und dich von ihnen mitreißen zu lassen. Du bist lediglich ein stiller Beobachter, der ohne Wertung von einem sicheren Ort aus zusieht. Das Ziel ist, deine destruktiven Gedanken zu managen, bevor sie dich kontrollieren können. Möchtest du in deinem Leben glücklich und erfolgreich sein, so ist es notwendig, damit aufzuhören, in deinen Gedanken zu verharren. Stattdessen brauchst du eine Möglichkeit, wie du above mind gelangst. Neben dem Meditieren gibt es noch andere Methoden, die das bewirken. Meditatives Gehen oder Laufen etwa, oder Yoga, Bei den beliebten Dehnungsübungen ist die Wirkung auf den Körper eher nebensächlich. Primär geht es darum, auf die beschriebene gedankliche Metaebene zu gelangen, denn nur wenn du frei im Kopf bist und dich nicht auf einen Dialog mit deinem inneren Tyrannen einlässt, wird es dir gelingen, eine schwierige Yoga-Pose durchzuführen, bei der dein Fokus geschult wird und nebenbei dein Body. Dir fokussiert ein eingängiges Mantra vorzusagen, kann einen ähnlichen Effekt haben. Und Achtsamkeit solltest du zu deinem Besten ohnehin regelmäßig üben und sie in deinen Alltag einbauen. Sei etwa mit deinen Gedanken ausschließlich beim Kochen, während du kochst, auch und gerade dann, wenn du dich gestresst fühlst. Nutz jede Gelegenheit als Meditationsform, um deinem Kopf Ruhe zu gönnen. Die Anleitung auf Seite 213 im Kapitel »Übungen, um deinen inneren Tyrannen zu vertreiben« wird dir zeigen, wie das funktioniert. Es geht bei all diesen Techniken um dasselbe. Indem du dein Gehirn konzentriert mit einer Sache beschäftigst, können all die anderen Prozesse in deinem Kopf nicht stattfinden, die dich von dem ablenken, was du willst, und dich eher dorthin führen, wo du gar nicht sein möchtest. Je geübter du darin wirst, desto gelassener wirst du insgesamt mit allen kleineren und größeren Herausforderungen des Alltags umgehen können. Und für konkrete Momente, in denen du dich über jemanden ärgerst, dich von einer Person gekränkt oder angegriffen fühlst und in allen anderen Situationen, die Stress in dir verursachen, gilt: Deine Bewertung macht die Musik. Gehen wir gemeinsam ein typisches Szenario durch. Du bist auf dem Weg zu einem wichtigen Termin und gerätst in einen Stau. Stop-and-Go-Verkehr macht dich schon nervös, ein Stau zu diesem Zeitpunkt erst recht? Dann unterbrich die Gedanken, die dir dein innerer Tyrann dazu vorsagt. Was werden die anderen denken? Das ist mir so peinlich. Ich werde einen schlechten Eindruck machen. Das wirkt, als wäre ich unzuverlässig. Bewusst, denn sie bringen dich in your mind, verursachen zusätzlich Unruhe und lassen dich irgendwann hektisch bis panisch werden, sofern du dich von ihnen beherrschen lässt. Darum stoppt das aktiv und sagt dir: Ich stehe im Stau, ich komme zu spät, nicht mehr und nicht weniger. Frag dich dazu, ob es irgendwann in deinem Leben einen Moment gegeben hat, in dem du gestresst und gedanklich unter Druck ein besseres Ergebnis erzielt hättest als ohne. Das wirst du sicherlich verneinen können, also versuch bewusst ruhig zu bleiben und dir immer wieder zu sagen: Es ist, was es ist, ich werde zu spät kommen, nicht mehr und nicht weniger. Achte gut darauf, wie du mit dir in dieser Situation umgehst, welche Gedanken kommen und welche du zulässt. Konstruktive Überlegungen könnten etwa sein: Vielleicht ist der Stau das Beste, was mir passieren konnte. Möglicherweise wäre ich ohne ihn in einen Unfall geraten. Wenn du es dann noch schaffst, die Zeit im Stau gut zu nutzen, indem du ein Audiobook hörst oder dich der Tagträumerei hingibst, bist du dort angekommen, wo dich so etwas nicht mehr erschüttern kann. Sehen wir uns noch einen anderen Fall an, den erfahrungsgemäß viele Menschen kennen: Ein- oder Durchschlafprobleme. Wenn du schon einmal nicht einschlafen konntest, obwohl du unbedingt wolltest oder gefühlt musstest, weil es schon spät war und du einen vollen Tag vor dir hattest, kennst du die Situation, dich ruhelos im Bett herumzuwälzen. Es sind auch hier meistens negative Gedanken, die dafür sorgen, dass du keinen Schlaf findest, wenn es nicht gerade ein schlechter Traum war, der dich aufschrecken hat lassen. Je mehr du dir dann denkst, du solltest längst schlafen, desto munterer wirst du. Denn ins Land der Träume findest du nicht, indem du deinem inneren Tyrannen lauschst, der mit Panikmache wie: Du musst jetzt endlich schlafen. Der Wecker wird in 6 Stunden läuten und morgen ist ein wichtiger Tag, an dem du funktionieren musst. Ohne Schlaf wirst du nicht leistungsfähig sein, also schlaf gefälligst ein. Alles andere als konstruktive Hilfe anbietet. Um am eigenen Leib zu erfahren, wie es ist, wenn du ablehnst, was gerade ist, brauchst du nur auf ihn zu hören. Solltest du ausprobieren wollen, was das Gegenteil davon bewirkt, mach es beim nächsten Mal, wenn du wieder nicht schlafen kannst, anders. Überleg nicht, warum es dir schwerfällt, einzuschlafen. Versuch nicht, dich gegen das Wachsein zu wehren, sondern sag dir, dass es in Ordnung ist, genau jetzt und hier wach zu sein. Erst wenn du deinen Geist und deinen Körper entspannst und aufhörst, dich um ein rasches Einschlafen zu bemühen, dich dazu zwingen zu wollen, Schlaf zu finden, wird es dir gelingen. Ärgere dich nicht, weil es gerade anders sein sollte, als es ist. Denk nicht darüber nach, dass du längst schlafen solltest. Es ist auch in einer solchen Lebenssituation notwendig, anzunehmen, was ist, anstatt im Widerstand damit zu verharren. Du wirst sehen, sobald du dir erlaubst, wach zu sein, dich auf deinen Atem konzentrierst und im besten Fall auf ihn meditierst, wirst du einschlafen. This crazy little thing called love. Dein innerer Tyrann und deine Beziehungen. Die Voraussetzung für erfüllende Beziehungen zu deinem Partner, deinen Kindern und auch Freunden ist die gesunde Selbstliebe, der wir uns bereits gewidmet haben. Je mehr du mit dir im Reinen bist, je weniger du dich von deinem inneren Tyrannen einengen lässt, desto leichter wird es dir fallen, deinen wahren Kern im Außen zu zeigen, anstatt antrainierte Rollen zu spielen. Und genau darum geht es. Das ist es, was dich beziehungsfähig macht. Alles sonst trägt nicht zur Beziehungsfähigkeit bei, kann so auf Dauer niemals funktionieren, weil andernfalls nicht zwei echte Menschen aufeinandertreffen, sondern zwei Marionettenspieler. Gerade in Partnerschaften wird das recht deutlich. Womöglich kennst du selbst Paare, die am Ende eines jeden Telefonats ein »Ich hab dich lieb« oder ein »Ich liebe dich« ins Handy hauchen. Für Außenstehende hört sich das oft nach einer bloßen Floskel an. Und manchmal steckt genau das dahinter. Denn in vielen so gearteten Fällen trennen sich diese Paare irgendwann und gestehen einander im Zuge dessen, wie lange sie das Gefühl der Liebe schon nicht mehr empfinden. Das liegt häufig daran, dass sie nie den Mut hatten, einander wahrhaftig zu begegnen. Selbst wenn der eine aber dem anderen irgendwann einmal gegenübergetreten wäre, das offene Gespräch gesucht und ihm ehrlich gesagt hätte, »Weißt du, irgendwie spüre ich die Liebe zwischen uns nicht mehr«, hätte das nur etwas ändern können, falls daraus eine Situation entstanden wäre, in der beide auf den jeweils anderen achten. Meistens allerdings spürt jeder nur seinen eigenen Schmerz. So ähnlich wie bei der Frau, die sich um ihren drogensüchtigen Sohn sorgt, wenn du dich erinnerst. Und damit bleibt jeder nur bei sich und den eigenen Ängsten. Könnte sich jeder von beiden aber selbst vergeben, dass die großen Gefühle verflogen sind, und würden beide die Situation annehmen und sich erlauben, die Liebe anders als zu Beginn wahrzunehmen, dann wäre echte Beziehung möglich, in der auch wieder wahre Liebe fließen könnte. Wir haben schon besprochen, sobald du Wut, Ärger, Unsicherheit in dir selbst annehmen kannst, bist du wesentlich weniger hart in deinem Umgang mit anderen. Die höchste Stufe deiner persönlichen Entwicklung hast du erreicht, wenn du nicht mehr den anderen für deine Emotionen verantwortlich machst, sondern nur mehr dich selbst, weil du erkennst, was wir in Bezug auf die Selbstliebe festgehalten haben. Alles, was dich trifft, betrifft dich. Und daraus resultierend der wenig überraschende Umkehrschluss, alles, was du an anderen liebst, hat auch etwas mit dir zu tun. Richtig gelesen, wenn du etwas in anderen Menschen liebst, handelt es sich dabei meistens um Eigenschaften, die du in dir annehmen und lieben kannst. In Bezug darauf sind übrigens Kinder die größten Lehrmeister. Sie spiegeln uns ununterbrochen exakt jene Dinge, die wir bei uns auflösen sollten, können und dürfen. Umgelegt auf die Paarbeziehung bedeutet das, sofern du es schaffst, deinen Partner nur mehr als dein Spiegelbild zu erkennen, ihn aber nicht mehr verantwortlich für deine Emotionen machst, bist du in einer glücklichen Liebesbeziehung gelandet. Die Hauptprobleme in Bezug auf Partnerschaften sind ein unbefriedigendes Sexualleben, zu wenig Aufmerksamkeit, gerade Frauen beklagen oft, mein Partner ist körperlich da, aber gar nicht anwesend. Wiederholendes Streiten, mein Partner versteht mich nicht. Oder mein Partner macht mich wahnsinnig. Und unfreiwillig Single zu sein. Es sind sowieso schon alle Guten vergeben. Oder ich habe gar keine Zeit für eine Beziehung, jemanden kennenzulernen. Bestehende Paarbeziehungen scheitern gewöhnlich auf drei Ebenen. An der Polarität zwischen Mann und Frau, es gibt nicht mehr genug Anziehung. An Kommunikationsschwierigkeiten, wir verstehen einander nicht. Und an den eigenen Blockaden und Ängsten. Der innere Tyrann hat die Oberhand gewonnen. Vor allem der letztgenannte Punkt hat meist mit fehlender Selbstliebe zu tun. Wäre ihr Selbstwert stark und ausgeprägt, hätten manche Menschen viele ihrer Probleme nicht. Gerade für den Beziehungszerstörer Eifersucht gilt das in so gut wie allen Fällen. Zudem ist ein Fokus aufs Negative immer problematisch. Die beste Möglichkeit, um in einer Beziehung unglücklich zu werden oder sie gegen die Wand zu fahren, konzentrier dich ständig auf dich selbst und darauf, was du nicht bekommen hast. Das wird dich nicht weiterbringen, also besinne dich auf das Gefühl der Dankbarkeit und nimm bewusst und dankbar wahr, was du an deinem Partner hast und was toll an eurer Verbindung ist. Lass dich außerdem auf eine Erkenntnis ein: In all deinen Beziehungen wird sich der Kreis zur Selbstliebe schließen. Du wirst es erleben. Sobald du etwa dir selbst erlauben lernst, dich zu entspannen, wirst du auch deinen Partner akzeptieren können, wenn er auf dem Sofa liegt und sich eine Auszeit gönnt, anstatt den Geschirrspüler auszuräumen oder die Wäsche aufzuhängen. Dieses Prinzip gilt ebenso für deine Kinder und Kollegen. Schafft es eine junge Kollegin, euren Chef mit einem bezaubernden Lächeln und dem richtigen Augenaufschlag um den Finger zu wickeln, hat dich das vielleicht bisher geärgert. Du tust besser daran, dir nicht »Na toll, die macht es sich leicht« zu denken, sondern dir zu überlegen, von wem du gelernt hast, dass es falsch ist, es sich leicht zu machen und warum dein innerer Tyrann dir das zeitlebens eingeredet hat. Ob das von deinen Eltern oder später von deinen Lehrern kam, jetzt darf es aufgelöst werden. Aber bleiben wir noch bei den Paarbeziehungen. Wie sich eine Frau im Zusammenhang mit Männern fühlt, welche Rolle sie in Partnerschaften einnimmt und ob und wie sie ihr innerer Tyrann in ihrem Liebesglück sabotiert, hängt davon ab, wie sie ihren Vater als Kind erlebt hat, wie ihre Mutter sich über ihn geäußert hat und welches Männerbild daraus entstanden ist. Hat die Mama ihr versichert, dass sie ihren Vater liebt und er der Beste ist, so hatte das naturgemäß einen anderen Einfluss auf das Mädchen, als wenn die Tochter immer nur Schlechtes über ihren Vater gehört hätte. Männern ergeht es dabei ähnlich. Ob sein Vater seine Frau und die Mutter des gemeinsamen Sohnes wertgeschätzt hat oder nicht, ob der eigene Vater ein schwacher oder starker Mann war, ob er präsent war oder durch Abwesenheit geglänzt hat, all das wirkt prägend auf die Beziehung eines Mannes zu seiner Mutter. Darauf, ob ein Mann im Reinen mit ihr ist und später dann auf seine eigenen Partnerschaften. Stellen wir uns folgendes heterosexuelles Pärchen vor. Er hat massive Probleme mit seiner übermächtigen Mutter, die seinen Vater, ihren Mann, unterdrückt und betrogen hat. Sogar ein Kuckuckskind hat sie ihm untergejubelt, denn sein Bruder ist biologisch gesehen der Sohn seines Onkels. Ja, richtig mitgedacht. Die Mutter hat ihren Ehemann sogar mit dessen Bruder hintergangen. Seine Freundin entwickelt sich mit der Zeit weiter, und weil er aufgrund seiner Elterngeschichte von seinem inneren Tyrannen sein Leben lang eingeflüstert bekommen hat, »Lass dir nichts von einer Frau sagen«, wird es ab diesem Punkt extrem schwierig für die beiden. Sobald sie ihren Partner darauf hinweist, dass auch er Themen hätte, die aufgearbeitet und entwickelt werden sollten, wird der in seinen Schmerz springen, da dieser von seiner Freundin gerade getriggert worden ist. Es ist ihm unmöglich, ihren Schmerz wahrzunehmen und anzuerkennen, weil er so stark von seinem inneren Tyrannen in die Mangel genommen wird. Und genau das ist es, was in den meisten Paarbeziehungen passiert, wenn ein Konflikt aufpoppt. Wir reden immer nur über uns selbst. Wer seinen inneren Tyrannen noch nicht zum Schweigen gebracht hat, wird nur selten konstruktiv streiten können. Meist geht es dann in Auseinandersetzungen nicht darum, dem anderen wirklich zuzuhören, sondern darauf zu warten, dass er fertig gesprochen hat, um selbst wieder etwas sagen zu können. Dabei sollte es auch in diesem Kontext darum gehen, den anderen mit seinem Anliegen anzunehmen, anstatt sich gegen seine Bedürfnisse zu wehren. Natürlich macht es die Tatsache, dass sich die Ansprüche an Partnerschaft erhöht haben, nicht gerade einfach für Paare von heute. Wo es bei vergangenen Generationen ein No-Go war, sich zu trennen, ist es jetzt verpönt, in einer unglücklichen Beziehung zu verharren. Das ist prinzipiell ja gut so, wenn wir die Auswirkungen benennen. Aufgrund der Emanzipation und vieler weiterer Faktoren ist es heutzutage möglich, eine alleinerziehende Mutter zu sein. Frauen sind glücklicherweise nicht mehr darauf angewiesen, einen Ernährer an ihrer Seite zu haben, sondern können sich aktiv für oder gegen eine Paarbeziehung entscheiden. Wie schnell die Menschen deshalb aber unzufrieden mit der eigenen Partnerschaft sind, ist die Schattenseite dieser an sich positiven Entwicklung. Meistens geht es hierbei nämlich um die Erwartungen an den anderen und nicht gleichermaßen um die an sich selbst. So hat die Liebe aber keine Chance, denn ich liebe dich sollte in Wahrheit meinen, ich nehme dich an mit allem, was du bist und dich ausmacht. Streng genommen liebt nach dieser Definition kaum jemand einen anderen Menschen tatsächlich. Nicht mal der Ehemann seine Frau, ja nicht einmal eine Mutter ihr Kind und so gut wie niemand sich selbst. Bedingungslos zu lieben würde immerhin bedeuten, die Liebe wäre an keinerlei Bedingungen geknüpft, was im echten Leben schwieriger umzusetzen ist, als in den Widerstand zu gehen. Um wahrhaftig zu lieben, muss der andere zu 100% angenommen werden, und das ist nur Menschen möglich, die Meister der Selbstliebe sind, wodurch sich der Kreis erneut zu diesem Thema schließt. Liebe beruht auf einem Trotzdem und nicht auf einem Weil. Wer nicht bei sich selbst angekommen ist, wird immer wieder die gleichen Muster spielen, genauso mit einem anderen Partner, nachdem du nicht vor dir selbst davonlaufen kannst. Da du eben nicht den Lebenspartner bekommst, den du dir wünschst, sondern den, den du anziehst, hast du genau den Partner, den du verdienst, weil er dir deine Defizite aufzeigt und damit die beste Chance auf Veränderung ist, sofern du akzeptierst, dass du bei dir selbst anfangen musst. Die Hauptproblematik in Bezug auf den eigenen Nachwuchs heißt: Mein Kind funktioniert nicht, in der Schule, im Berufsleben, als Nachkomme. Es wird dich wenig überraschen, dass auch hierfür der Schlüssel Selbstliebe heißt. Eltern müssen in sich annehmen, was sie in ihren Kindern ablehnen. Die erste Frage dazu sollte darum, wo bin ich im Widerstand mit etwas, das in mir noch zur Entfaltung kommen möchte, lauten. Manche Elternteile erlauben sich beispielsweise nie, zwischendurch mal die sprichwörtliche Sau rauszulassen oder sich trotz der ewigen To-Do-Listen im Alltag zu entspannen. Und halten genau das dann bei ihren Sprösslingen nicht aus. Ganz ähnlich hat sich das im Fall der Frau gestaltet, die sich um ihren Sohn sorgte, weil dieser, tatsächlich oder ihrer Ansicht nach, ein Drogenproblem hatte. Oder bei einem Vater, der sich an den schlechten Noten seines Kindes stört, um ein weniger gewichtiges Thema zu nennen. In der Erziehung sollte es nicht um Überforderung, sondern um Förderung gehen. Sonst werden Kinder wieder nur angepasste Erwachsene mit einem lauten inneren Tyrannen in ihrem Kopf. Das ist immerhin schon deinen Eltern und wahrscheinlich auch noch dir passiert. Solltest du bereits Mutter oder Vater sein, mach du es anders. Kümmere dich um dich selbst, denn am wichtigsten für Kinder ist es, dass ihre Eltern glücklich sind. Das eigene Wohl, der eigene emotionale Wohlstand überträgt sich dann auf sie, weshalb der erste Schritt erneut zur Selbstliebe führt. Löst du deine fehlende Selbstannahme auf, so lösen sich automatisch viele deiner Probleme und du musst dir nicht länger im Weg stehen, was die Beziehungen in deinem Leben betrifft. It's just another manic Monday. Dein innerer Tyrann und dein Berufsleben. Die häufigsten Probleme im Bereich des Arbeitslebens lassen sich wie folgt zusammenfassen. Ich bin immer im Stress, arbeite zu viel und habe zu wenig Freizeit. Ich bin der Sklave meines Chefs, meiner Kunden, meines Smartphones. Ich habe mich nicht verwirklicht. Ich verdiene zu wenig. Und ich werde gemobbt. Auch hier begegnen uns vom inneren Tyrannen präsentierte Themen, von denen wir weiter vorn schon gehört haben. Geringer Selbstwert, falscher Fokus, fehlende Annahme der Ist-Situation, um aus dieser Sichtweise heraus Veränderung herbeiführen zu können. Die Berufswahl ist nicht selten an Erfahrungen im Elternhaus gekoppelt, beziehungsweise entspringt dem unbewussten Wunsch, geliebt und anerkannt zu werden. Der innere Tyrann ist diesbezüglich so laut mit seinen Aussagen, mit denen er vorrangig die Frage, für welche Rolle würde ich geliebt und beachtet werden, beantwortet, dass viele überhören, was ihr Herz will. So kommt es zu Ausbildungswegen, die nicht den eigenen Interessen und Begabungen entsprechen, sondern einem Ziel, das von außen auferlegt wurde. Manche Menschen wollen aus diesem tiefen inneren Bedürfnis, gesehen und geliebt zu werden, tatsächlich Fremde beeindrucken oder bestenfalls neidisch machen, solange sie ihren inneren Tyrannen noch nicht durchschaut haben. Dieses Ziel kann absurde Ausmaße annehmen. Manch einer nimmt einen Job an, in dem er 60 Stunden pro Woche an etwas arbeitet, das ihm null Freude bereitet, nur um dem Nachbarn oder einem Erzfeind zu beweisen, was er sich leisten kann. Ob das der Pool, der All-Inclusive-Urlaub oder der Sportwagen ist, es geht immer um Anerkennung, nach der das Ego lechzt. Viele ertragen einen cholerischen, respektlosen Chef, weil sie Angst haben, keinen adäquaten anderen Job zu finden oder weil sie einfach akzeptiert haben, dass Chefs nun mal so sind, was aber kein Grund sein darf, alles hinzuschmeißen. Frauen, die einst von ihrer Mutter eingebläut bekommen haben, sich finanziell bloß niemals von einem Mann abhängig zu machen, stellen durch diese innere Angst manchmal ihre Partnerschaft, das Wohl der Kinder und ebenso ihr eigenes hintan, um einen Platz auf der Karriereleiter zu erhaschen. Scheitert die Beziehung dann, erkennen sie häufig, warum der Wert Unabhängigkeit ihnen die Freiheit genommen hatte, das zu wählen, was ihnen privat wie beruflich gut getan hätte. Gleiches gilt für Männer, denen als kleine Buben eingetrichtert wurde, dass sie es sind, die eine Familie zu ernähren haben. Der alte Spruch aus dem Volksmund, Schuster, bleib bei deinen Leisten, führt bei wieder anderen dazu, dass sie sich ab dem Einstieg in ihren Beruf nicht mehr weiterentwickeln, weil sie eines vergessen haben. Der sprichwörtliche Schuster zu sein, ist nur eine mögliche Rolle von vielen. All diese Menschen sind freilich viel mehr als das Ego eines Schusters. Ihr innerer Tyrann hat ihnen lediglich etwas anderes eingeredet. Solche Fälle sind ausnehmend traurig, wenn wir uns vor Augen halten, worum es gehen sollte. Wir alle könnten jeden Moment unseres Lebens auskosten, nachdem wir derlei Glaubenssätze und Ängste über Bord geworfen haben. Darum überleg dir mal, wie viele Stunden pro Tag, pro Woche, pro Monat und pro Jahr du mit dem Verrichten deiner Arbeit verbringst. Im Normalfall sind das wesentlich mehr Stunden, als du mit deinen Liebsten zur freien Verfügung hast. Liegt damit nicht klar auf der Hand, dass dein Job für dich sinnstiftend sein und dir Freude bereiten sollte? Life is a rollercoaster. Dein innerer Tyrann und deine Lebensziele. Am häufigsten werden als Probleme rund um die eigenen Ziele im Leben vergessene Träume, nicht erfüllbare Wünsche und ein gesellschaftlich auferlegter Druck, etwas erfüllen zu müssen, genannt. Ich merke, wie alle erwarten, dass ich heirate und Kinder bekomme, aber ich stelle mir mein Leben ganz anders vor. Als Kind wollte ich so gern Maler werden, aber das ist über die Jahre komplett auf der Strecke geblieben. Oder wir leben in einer Welt, in der Karriere so wichtig geworden ist, aber ich wäre gern ausschließlich Mutter und Hausfrau. Es kommt nicht von ungefähr, dass viele gerade um die Lebensmitte herum zutiefst unzufrieden werden oder sich sogar richtiggehend unglücklich fühlen. Vieles von dem, was einst ein Ziel war, könnte sich ab Mitte 40 rein rechnerisch nicht mehr ausgehen. So ist bei Frauen, die gern Kinder hätten, ein enormer Druck ab 35 zu beobachten, was von Begriffen wie Risikoschwangerschaft oder späte Mutterschaft noch zusätzlich verstärkt wird. Aber auch die früher geplante Weltreise, der beste Schauspieler Europas oder Meisterin im Boxen zu werden, wird ab einem gewissen Alter immer unrealistischer, weshalb es unweigerlich zur Midlife-Crisis kommt, falls diese Themen keine Aufmerksamkeit erhalten. Wesentlich ist es in Bezug darauf zu erkennen, dass selbst eine großartige Identität eine ist, die dich limitiert. Solltest du dir etwas enorm Großes vorgenommen haben, wie die beste Skisportlerin oder der beliebteste Entertainer Österreichs, Deutschlands oder Europas zu werden, beschränkt dich das auf den damit verbundenen potenziellen Erfolg. Denn selbst wenn dir das gelänge, wie du dich fühlen würdest, solltest du es nicht schaffen, wäre ebenfalls überlegenswert. Was käme danach, sobald du dieses Ziel erreicht hättest? Was dir womöglich noch niemand verraten hat, aber essentiell in Bezug auf deine großen Ziele ist, im Leben geht's nicht ums Ankommen. Mehr noch, es gibt im Leben auch kein Ankommen. Hinterm Horizont geht es weiter. Hast du erst einmal dein dir gesetztes Lebensziel erreicht, sei es einen bestimmten Status zu erlangen, eine angestrebte Erfahrung zu machen, eine Familie zu gründen oder irgendeine Auszeichnung zu bekommen, hört das Leben danach im Normalfall nicht auf. Im Gegenteil ist es häufig so, dass sich Menschen verstört bis verzweifelt fühlen, wenn sie am Ziel angekommen sind. Wer alles erreicht hat, sieht sich meist mit der Tatsache konfrontiert, dass die aktuelle Leistung nicht mehr zu toppen ist. Extrembergsteiger Reinhold Messner meinte etwa am Höhepunkt seiner Bergsteigerkarriere, nachdem er die Spitze des Mount Everest erklommen hatte, dieser Gipfel sei bloß der Umkehrpunkt für ihn gewesen. Ich spürte nur völlige innere Leere und hatte nur einen Wunsch: runter. Der bis dato eher kühl wirkende Formel-1-Star Michael Schumacher brach am Zenit seiner Karriere in Tränen aus, als ein Reporter ihn bei der Pressekonferenz nach seinem Sieg in Monza danach fragte, wie es sich anfühle, die Nummer 1 der Welt zu sein. Ja, er antwortete: I'm just happy. Aber er weinte. Reine Freudentränen? Oder ist ihm klar geworden, ab jetzt kann es nur noch abwärts gehen? In diesem Moment hatte er alles erreicht, was man als Rennfahrer erreichen kann. Ted Turner, einflussreicher Medienunternehmer und Gründer von CNN, wurde 1991 zum Man of the Year erkoren und hielt während seiner Dankesrede bei der Preisverleihung das Time Magazine mit seinem Bild auf dem Cover in die Kameras und fragte mit tränenerstickter Stimme: Reicht dir das, Daddy? Solche Beispiele aus der Welt der einflussreichsten und erfolgreichsten Menschen gibt es zahlreiche. Nicht umsonst werden diverse Superstars depressiv und drogenabhängig, weil alles, was es zu erreichen und zu kaufen gibt, doch nur Leere hinterlässt. Darum ist das die falsche Herangehensweise, Erfolg so für uns zu definieren, dass wir ihn an etwas Messbares knüpfen.